Warjenka Oljessowa. Ein Spiel für Stimmen von Gerd Westphal nach einer Erzählung von Maxim Gorki. Wir hören. Ich bin hier, um zu arbeiten, nicht um Unsinn zu treiben. Ippolit Sergejewitsch Polkanow. Du bist ein wenig zu trocken für deine Jahre. Seine Schwester Jelisaweta Sergejewna. Mich ängstigt deiner Schönheit kalter Glanz. Binkowski, ihren Liebhaber. Mascha und Grigori, ihre Dienstleute. Gerechtigkeit? Ich brauche sie nicht. Warjenka Oljessowa. Hören Sie, junger Mann. Den Oberst, ihren Vater. Red keinen Unsinn, Barbara. Und du pass auf, Jockler. Margarita Lucizkaya, ihre Tante. Ich wollte ja bloß. Das Haus Trampel-Fjokla. Dazu den Erzähler. Und die Musik von Peter Zwetkow. Warjenka Oljessowa. Ein Spiel für Stimmen nach der Erzählung von Maxim Gorki aus den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Eine große Ehre für unsere Universität, mein junger Freund. Ippolit Sergejewitsch Polkanow war zum Privatdozenten an einer Provinzuniversität ernannt worden. Bist du glücklich? Sollst 10, 3 Jahre nicht in Novgorod, dann beruft man dich nach Petersburg und du bist wieder bei uns. Da erhielt er ein Telegramm von seiner Schwester, die in einem fernen Walddistrikt auf ihrer Besitzung lebte. Elisaveta, Mann gestorben, komme um Himmels Willen. Dieser ängstliche Ruf passte nicht in Ippolits Pläne und Stimmung. Unangenehm, wo ich doch schon Piotr Wassilitsch. Er wollte den Sommer bei einem Freund auf dem Lande zubringen und dort viel arbeiten. Ich muss mich doch auf meine Vorlesung um Himmels Willen schnell zu Hilfe. Und nun sollte er Hals über Kopf von Petersburg weg. Mehr als 40 Werst. Um eine Frau zu trösten, die ihren Mann verloren hatte, mit dem sie nach ihren Briefen zu urteilen keine allzu glückliche Ehe geführt hatte. Wann hatte er seine Schwester das letzte Mal gesehen? Vor 4 Jahren vielleicht. Er korrespondierte wenig mit ihr. Ein Brief zum Geburtstag, einer zu Weihnachten. Es hatten sich zwischen ihnen rein formelle Beziehungen herausgebildet, wie zwischen Verwandten oft, wenn sie durch Entfernung und verschiedene Lebensinteressen getrennt sind. Mein Mann gestorben. Das Telegramm weckte in ihm die Erinnerung an seinen Schwager. Er war ein gutmütiger Mann, der gern trank und gern aß. Ein kleiner, lustiger Kerl. Und wieso ist er jetzt so mir nichts, dir nichts? Irgendwie fiel es ihm nicht leicht zu glauben, dass dieser Schwager gestorben sei. Weil unbedeutende Menschen gewöhnlich lange leben. Mein Mann gestorben. Sehr traurig wird sie kaum sein. Komme um Himmels Willen schnell. Um Himmels Willen schnell zu Hilfe, Jelisaweta. Dennoch wäre es peinlich, ihre Bitte abzuschlagen. Arbeiten kann ich bei ihr so gut wie anderswo. Ippolit Sergejewitsch beschloss hinzufahren und bereits nach 14 Tagen an einem warmen Juniabend, ermüdet von der langen Wagenfahrt von der Dampferanlegestelle bis zum Dorf, saß er der Schwester gegenüber am Tisch auf der nach dem Park hinausgehenden Terrasse. Danke, ich habe noch. Später. Und trank guten Tee. Flieder, Akazienbüsche, die Sonnenstrahlen schräg im Laub, zitternd in der Luft wie schmale goldene Bänder. Im Park die Vögel, munter zwitschernd. Zuweilen eine Biene oder eine Wespe summend über dem Tisch. Psst. Elisaweta Sergejewna vertrieb sie mit der wedelnden Serviette. Ich war darauf vorbereitet. Er hatte erwartet, die Schwester nervös, bleich und müde vorzufinden. Nach dem zweiten Schlaganfall. Aber er sah sie ruhig mit hellen Augen in ihrem klugen den Gesicht. Den Abend vorher war er noch zu Oljessow gefahren. Zu dem alten Oberst? Ich habe dir von ihm geschrieben, ja, er hat die Gicht. Ein Trinker und Zyniker, aber seine Tochter ein Schatz, du wirst sie kennenlernen. Wenn es sich nicht vermeiden lässt. Und er sah lächelnd die Schwester an. Das lässt sich nicht vermeiden. Sie kommt oft her und jetzt wird sie natürlich noch häufiger kommen. Sucht sie etwa einen Mann? Zu dieser Rolle eigne ich mich nicht. Warum eignest du dich nicht? Ich meine natürlich überhaupt, ohne an die Tochter Oljessow zu denken. Das wirst du verstehen, wenn du sie siehst. Aber du denkst doch wohl an eine Heirat? Vorläufig noch nicht. Hast du bitte noch eine Tasse Tee? Tja, mit 30 Jahren diesen Schritt zu tun, ist für einen Mann zu spät und zu früh. Es war ihm lieb, dass sie nicht mehr vom Tode ihres Mannes sprach. Aber warum hatte sie ihn so dringend zu sich gerufen? Man muss entweder mit 20 oder mit 40 Jahren heiraten. Dann ist die Gefahr kleiner, sich selbst und einen anderen Menschen zu betrügen. Und täuscht man ihn auch, so bietet man im ersten Fall die Frische seines Gefühls. Und im zweiten wenigstens die äußere Behaglichkeit. Die hat ein Mann von 40 Jahren fast immer zu vergeben. Er unterbrach sie nicht. Es schien ihm, als sage sie das mehr für sich als für ihn. Er lehnte sich in den Sessel zurück, atmete tief den Fliederduft. Wie ich dir also sagte, war er am Abend vorher noch bei Oljessow und dort trank er natürlich nun und dann. So bin ich allein. Allein habe ich mich ja immer gefühlt, schon seit dem dritten Jahr unserer Ehe. Aber es ist sonderbar, ich bin 28 Jahre alt und habe nicht gelebt. Ich musste immer für den Mann da sein und die Kinder. Die Kinder sind gestorben und er jetzt auch. Was bin ich jetzt? Was soll ich tun? Wie soll ich leben? Ich würde gern das Gut verkaufen und ins Ausland gehen, reisen. Aber sein Bruder erhebt Ansprüche auf die Erbschaft. Vielleicht kommt es zu einem Prozess. Ich möchte mein Erbteil nicht abtreten ohne gesetzliche Gründe. Und ich sehe keine. Wie denkst du darüber? Du weißt, ich bin kein Jurist. Aber erzähl mir nur alles. Wir wollen sehen. Hat dieser Bruder an dich geschrieben? Ja, ziemlich grob. Er ist ein Lebemann, ein leichtsinniger, verkommener Mensch. Mein Mann liebte ihn nicht, obgleich sie viel Gemeinsames hatten. Wir wollen sehen. Er rieb sich die Hände. Er war zufrieden. Jetzt wusste er, wozu er die Schwester brauchte. Und das war ihm angenehm. Unklares und Unbestimmtes mochte er nicht. Offen gesagt, mich haben diese plötzlichen Ansprüche erschreckt. Ich bin so müde, Hippolyt, so ruhebedürftig. Und da kommt das. 8 Jahre mit einem Menschen wie meinem Mann geben doch wohl ein Recht auf Ruhe. Eine andere Frau an meiner Stelle mit weniger ausgeprägtem Pflichtgefühl würde diese schwere Kette längst zerrissen haben. Und der Tod der Kinder. Ach, Hippolyt, wenn du wüsstest, was ich durchgemacht habe, als ich die verlor. Er sah sie mit einem Ausdruck von Teilnahme an, aber ihre Klagen bewegten seine Seele nicht. Sie sprach wie ein Buch und nicht wie ein Mensch, der tief empfindet. Ihre hellen Augen schweiften nach allen Seiten, verweilten selten. Auf dem Terrassengeländer hatte sich ein munteres Vögelchen niedergelassen. Es hüpfte darauf herum und flog wieder davon. Die Geschwister hatten es mit den Blicken verfolgt und schwiegen einige Sekunden. Hast du zuweilen Besuch? Und liest du? Er zündete sich eine Zigarette an, lehnte sich zurück. Und dabei dachte er, wie schön es wäre, wenn man an diesem wunderbaren stillen Abend schweigen könnte. Hier auf der Terrasse sitzen, in dem bequemen Lehnstuhl, dem leisen Säuseln der Linden lauschen und so die Nacht erwarten. Die Nacht, die bald anbrechen wird, die alle Laute verstummen lässt und die Sterne anzünden wird. Wer besucht dich? Oder hast du nie... Varienka besucht mich öfters, die Oljessowa. Zu meinem Mann kamen viele, aber kein einziger Interessante. Absolut keiner, mit dem man auch nur ein Wort hätte wechseln können. Wirtschaft, Jagd, Streitigkeiten und Klatsch. Das war das Einzige, worüber sie sich unterhielten. Ja, eine Ausnahme gibt es schon. Der Jurist Benkowski, ein sehr gebildeter junger Mensch. Du erinnerst dich doch an die Benkowskis? Ich glaube, da kommt... Wer kommt, dieser Benkowski? Varienka. Ach. Ich bin neugierig, wie du sie findest. Hier hat sie alle erobert, in geistiger Beziehung. Ein Ungestüm. Du wirst ja selber sehen. Ich habe gar kein Verlangen. Nein, bitte geh du nicht fort. Lieber will ich gehen. Ich komme sofort wieder. Inzwischen ist sie hier. Ich bin ja sofort wieder da. Er blieb in seinem Sessel und sah in den Park hinaus. Die Lindenallee, eingehüllt in den Abendschatten. Die Zweige, ein dichtes Dach von duftigem Grün, wenn auch die Stämme altersschwach. die Rinde gesprungen, Zweige abgebrochen waren, so schienen sie doch eine einträchtige Familie zu sein. Miteinander verbunden durch das Streben nach oben, zum Licht. Ein gelblicher Schorf bedeckte die Rinde. Aus den Wurzeln wucherten junge Triebe. Aus den alten, mächtigen Kronen baumelten dürre Äste in der Luft, wie leblose Skelette. Rot schien der Horizont durch Stämme und Zweige. Und vor diesem hellen Hintergrund standen die Bäume noch finsterer und gebrechlicher. Die Schatten wuchsen. Mit jeder Minute wuchs die Stille. Traumgebilde erstanden. Hippolyts Fantasie ließ sich von dem Zauber des Abends anregen, zeichnete aus den Schatten das Bild einer Frau, die er kannte, zeichnete sich selbst neben sie. Sie und er schritten schweigend die Allee entlang, weit fort. Sie schmiegte sich fest an ihn und er fühlte ihren warmen Körper. Guten Abend. Vor ihm stand ein Mädchen in einem grauen Kleid. Hippolyta Sergejewitsch, ja? Varjenka Oljesova. Um den Kopf hatte sie etwas Weißes, Luftiges gebunden, das aussah wie ein Brautschleier. Ich wusste, dass Sie heute kommen würden und wollte Sie mir gleich ansehen. Ich habe noch niemals Gelehrte gesehen. Eine kleine warme Hand drückte kräftig die seine. Und wusste nicht, dass Sie so aussehen können. Ein paar große dunkle Augen sahen an, ohne Koketterie. Hippolyta Sergejewitsch schwieg noch immer und sah in das schöne, lächelnde Gesicht. Dabei ärgerte er sich über seine Verlegenheit. Erlauben Sie, ich werde sagen, dass man Licht machen. Bitte setzen Sie sich. Bemühen Sie sich nicht. Ich bin ja hier wie zu Hause. Sie setzte sich in seinen Sessel. Er stand am Tisch, aber sie wurde unter seinem genauen Blick durchaus nicht verlegen. Hatten Sie eine mühsame Reise? Sie sind mit dem Dampfer? Sie fragte ihn, wie er den Weg zurückgelegt habe. Und wie gefällt Ihnen hier der Park? Ob er lange hier bleiben werde. Allerlei Nichtigkeiten, wie sie bei der ersten Begegnung fremder Menschen üblich sind. Ich weiß noch nicht. Er antwortete ihr einsilbig. Bis zum Semesteranfang vielleicht. Er fühlte, dass er sich ungeschickt benahm, aber er konnte sie immer nur anschauen, die tief im Sessel zurückgelehnt ihm gegenüber saß. Es ist ja gar nicht weit. Und mit dem Boot? Aber die Tante hat natürlich immer Angst. Ihr dunkelbraunes Haar lockte sich hübsch. Die Brauen waren noch dunkler als das Haar. Am Kinn bildete sich jedes Mal ein Grübchen, sobald sie lachte und die kleinen weißen Zähne zeigte. Sie werden sie ja sehen, wenn sie uns besuchen kommen. Von jeder Falte ihres Kleides ging ein aufregend verführerischer Reiz aus. Und sie müssen uns natürlich besuchen. Es war etwas Raubtierhaftes in den kleinen Zähnen, die zwischen den frischen Lippen hervorschimmerten. Und ihre völlig ungezwungene Haltung erinnerte an die Anmut verwöhnter Kätzchen. Seht mal an, wie schnell sie ist. Ich suche sie dort und sie ist schon hier. Ich bin durch den Park gegangen. Habt ihr euch bekannt gemacht? Oh ja. Ich dachte, dass Hippolyta Sergejewitsch mindestens eine Glatze hätte als Gelehrter. Darf ich dir Tee einschenken? Ja, bitte. Hippolyta Sergejewitsch ging zur Seite und blieb an der Treppe stehen, die in den Park führte. Er kam sich vor, als sei er in zwei Teile gespalten. Die eine Hälfte seines Wesens war von der Schönheit dieses Mädchens gefesselt. Die andere registrierte mechanisch den Zustand der ersten. Ich übernachte bei dir, Jelisaveta, und bleibe morgen den ganzen Tag hier. Und was sagt der Papa dazu? Tante Luschitskaja ist da. Du weißt, er hat sie sehr gern. Entschuldigen Sie mich. Ich bin sehr müde. Ich möchte schlafen gehen. Das hätten Sie längst tun sollen. Für ihn war das ehemalige Arbeitszimmer des verstorbenen Schwagers hergerichtet. Ein plumper, schwerer Schreibtisch, davor ein schwerer Eichenstuhl, ein breiter, türkischer Divan. Alles war schwerfällig und alt und verbreitete einen unangenehmen Geruch. Auf dem Tisch stand eine große Lampe mit einer blauen Glocke. Das Licht fiel auf den Boden. Hippolyt trat an die beiden Fenster und öffnete sie. Er schämte sich plötzlich, dass er sich so hatte bezaubern lassen. Und dieses Schamgefühl wich bald einem Unwillen gegen das Mädchen. Was war das für eine Szene gewesen mit ihr? Eine Kosakenattacke. Auf einen Bräutigam. Nein, nein. Man muss ihr versichern, dass sie einen gleichgültig lässt. Das Gefühl von Unzufriedenheit mit sich selbst kam bei ihm selten auf. Und wenn, dann quälte es ihn nicht so sehr und auch nicht so lange. Der Mensch kann seine Emotionen begreifen. Sie fördern oder ersticken. Solche Sätze sprach er mit Überzeugung. Und wenn man in seiner Gegenwart an die geheimnisvolle Kompliziertheit des Seelenlebens rührte, dann lächelte er ironisch. Metaphysik. Und warum hatte dieses schöne Mädchen einen so seltsamen Eindruck auf ihn machen können? Sie hat mich überrumpelt. Weil ich von der Reise ermüdet bin. Wahrscheinlich ist sie ebenso sinnlich wie dumm. Ja, eben. Und ich war in einer träumerischen Stimmung, als sie plötzlich erschien. Diese Überlegung beruhigte ihn ein wenig. Aber vor seinen geschlossenen Augen stand sie plötzlich in voller Schönheit vor ihm. Er atmete nervös den Rauch seiner Zigarette ein. Aber er hielt ihr Bild fest. Im Grunde genommen dachte er, ist sie vulgär. Vulgär. Zu viel Blut, zu wenig Nerven. Zu verwöhnt durch die Verehrung der Männer. Seine Schwester hatte ja gesagt, dass Wajenka alle erobert habe. Natürlich wird sie versuchen, auch mich zu erobern, aber ich bin hier, um zu arbeiten. Nicht um Unsinn zu treiben. Das wird sie bald begreifen. Denke ich nicht überhaupt viel zu viel an sie? Gleich nach der ersten Begegnung? Die riesige, blutige Mondscheibe tauchte über den Bäumen des Parkes auf. Wie das Auge eines Ungeheuers. Irgendwo sang eine Nachtigall. Und der Mond stieg so langsam am Himmel auf, als ob die verhängnisvolle Notwendigkeit seiner Bewegung ihm bewusst wäre und ihn müde machte. Hippolyt Sergejitsch warf den Rest seiner Zigarette zum Fenster hinaus, zog sich aus und löschte die Lampe. Da ergoss sich die Finsternis des Parkes in das Zimmer. Die Bäume rückten näher an das Fenster heran, als ob sie hineinsehen wollten. Und auf den Fußboden fielen zwei Streifen des Mondlichts, das noch schwach und trübe war. Die frische Leinenwäsche war angenehm. Hippolyt streckte sich und blieb unbeweglich auf dem Rücken liegen. Bald schon schlummerte er. Das Letzte, was er hörte... Ja, Grigori, hier. Du verliebtes Geflüster unter seinem Fenster. Lächelnd schlief er ein. Zum Frühstück erschien er sorgfältig gekleidet, kühl und ernst, wie es einem Gelehrten zukommt. Er fand seine Schwester allein am Tisch. Wo ist denn... Elisabetta lächelte, als er seine Frage unterbrach, und ihn ärgerte, dass sie lächelte. Warjenka ist längst aufgestanden. Wir waren schon zusammen baden. Jetzt ist sie sicher im Park und wird gleich kommen. Wie ausführlich du berichtest. Jetzt lächelte er. Wenn du so gut sein willst... Lass gleich nach dem Frühstück meine Sachen auspacken. Aber nichts aufmachen. Das mache ich selbst, sonst bringen sie mir alles durcheinander. Es sind Bücher und Konfekt für dich dabei. Danke, das ist lieb. Ah, da ist ja auch Warjenka. Habt ihr denn auf mich gewartet? In einem leichten weißen Kleid erschien sie, das in reichem Faltenwurf von den Schultern herabfiel. Wie ein Kind sah sie darin aus. Und geräuschlos wie eine Wolke war sie am Tisch. Wie du duftest. Mehr als sonst. Lieben Sie Blumenduft, Hippolyt Sergejewitsch? Ich schrecklich. Wenn es Veilchen gibt, pflücke ich mir jeden Morgen welche und zerreibe sie in den Händen. Das habe ich noch in der Schule gelernt. Haben Sie Veilchen gern? Er trank seinen Tee und sah sie nicht an. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, ob sie mir gefallen oder nicht. Er zuckte die Achseln. Als er aber zu ihr aufblickte, musste er unwillkürlich lächeln. Sie war schön wie ein heller Maientag im Norden. Sie haben nicht darüber nachgedacht? Wie ist das möglich? Sie sind doch Botaniker. Ja, aber kein Blumenzüchter. Ist das nicht dasselbe? Plötzlich fühlte er, wie dieses Lachen ihn kränkte. Und er dachte mit einigem Bedauern bei sich, sie ist ja dumm, aber... Die Botanik ist zunächst einmal eine Wissenschaft, die die Morphologie der Flora... systematisiert. Als er den Unterschied zwischen Botanik und Blumenzucht klarmachte, mäßigte er sein Urteil dahin, dass sie nur unwissend sei. Aha, so ist das. Ist die Botanik eine interessante Wissenschaft? Das muss man vom Standpunkt des Nutzens betrachten, den sie den Menschen bringt. Was für einen Nutzen kann das bringen, dass sie wissen, wie eine Klette wächst? Denselben, den wir davon haben, wenn wir den Lebensprozess an einem Menschen studieren. Ein Mensch und eine Klette. Lebt denn ein Mensch wie alle anderen? Esse und trinke ich etwa wie die Bauern? Und leben überhaupt viele so wie ich? Wie leben sie denn? Er wunderte sich, dass dieses uninteressante Gespräch ihn nicht ermüdete. Aber sie hatte die Augen einer aufmerksamen Schülerin und das gefiel ihm. Wie ich lebe? Gut. Also, wenn ich morgens erwache und der Tag hell ist, dann bin ich gleich furchtbar lustig. Es ist, als hätte man mir etwas Teures und Schönes geschenkt, etwas, das ich mir schon lange gewünscht habe. Dann laufe ich an den Fluss und bade in dem kalten Wasser, dass der ganze Körper glüht. Es gibt sehr tiefe Stellen drin und dort springe ich, klatsch, kopfüber hinein wie angebrannt. Im Kopfe saust es, man taucht auf, rappelt sich aus dem Wasser und die Sonne lacht einen an. Ach, wenn Sie wüssten, wie ich die Sonne liebe. Wenn ich wieder zu Hause bin, fängt der Tag an, die Wirtschaft sorgen. Mich haben alle gern, sie verstehen mich sofort. Alles dreht sich wie ein Rad bis zum Abend. Dann geht die Sonne unter, der Mond und die Sterne tauchen am Himmel auf. Wie unsagbar schön und immer wieder neu das ist. Verstehen Sie? Ich kann mich nicht so ausdrücken, warum es so schön ist zu leben. Aber vielleicht fühlen Sie es selber, nicht wahr? Sie begreifen doch, weshalb das Leben so schön, so interessant ist. Ja, natürlich. Er bestätigte es gern und hätte am liebsten mit der Hand das feine, spöttische Lächeln vom Gesicht seiner Schwester weggewischt. Mascha? Ein hochgewachsenes Mädchen mit rundem, gutmütigem Gesicht und fröhlichen Augen eilte herbei. Hier, gnädige Frau. Pick up, Mascha. Und lass möglichst wenig fallen. Das ist schon recht, gnädige Frau. Habe ich Sie gelangweilt mit meinen Reden? Wie kommen Sie denn darauf? Nein, im Ernst. Ich bin Ihnen wohl sehr dumm erschienen. Aber wieso denn? Ich bin eine Wilde. Ich bin ungebildet. Aber ich freue mich sehr, dass ich mich mit Ihnen unterhalten kann. Weil Sie so gelehrt und so anders sind, als ich sie mir vorgestellt habe. Und wie haben Sie sich mich vorgestellt? Ich dachte, Sie würden ständig lauterweise Reden führen, weshalb dies so und jenes anders sei. Und dass alle dumm seien, aber Sie klug. Bei Papa war mal ein Freund zu Besuch, auch ein Gelehrter wie Sie. Aber er war Militärgelehrter, wie sagt man gleich, vom Generalstab. Und er war furchtbar aufgeblasen. Meiner Ansicht nach wusste er gar nichts, sondern tat nur so. Und Sie hatten die gleiche Vorstellung auch von mir? Ach, wie Sie nur reden. Wie sollte ich... Konnte ich denn... Nun, meine lieben Kinder, ich gehe jetzt nach meiner Wirtschaft sehen und überlasse euch eurem Schicksal. Ippolit Sergejewitsch blickte seiner Schwester vorwurfsvoll nach und beschloss, mit ihr darüber zu reden, wie falsch sie sich diesem im Grunde sehr angenehmen, aber eben nur wenig entwickelten jungen Mädchen gegenüber verhielt. Wissen Sie was? Wir fahren Boot. Bis zum Walde, dort können wir einen Spaziergang machen. Und mittags wieder zurück sein, geht das? Das geht. Ich freue mich schrecklich, dass heute so ein schöner Tag ist. Und dass ich nicht zu Hause bin. Papa hat nämlich wieder seine Gicht. Ich hätte mich mit ihm abgeben müssen. Und Papa ist sehr launenhaft, wenn er krank ist. Können Sie rudern? Nur schlecht. Das schadet nichts. Dann rudere ich allein. Sie gingen über die Terrasse in den Park hinunter. Neben seiner langen, hageren Gestalt erschien sie kleiner und voller. Er hatte ihr seinen Arm geboten, aber... Wozu? Das ist gut, wenn man müde ist. So aber stört es nur beim Gehen. Er lächelte, indem er sie durch die Brille ansah und bemühte sich, gleich einen Schritt mit ihr zu halten, was ihm großen Spaß machte. Sie hatte einen schönen, leichten Gang. Ihr weißes Kleid umfloss ihre Gestalt. In der einen Hand hielt sie den Sonnenschirm, mit der anderen gestikulierte sie anmutig und unbefangen. Da hinüber! Geht es zu den Konovalovs? Diesem sich in der Luft bewegenden Arm, kräftig braun gebrannt, entblößt bis zum Ellbogen, mit goldenen Härchen bedeckt, folgte Ippolit Sergejewitsch aufmerksam mit den Augen. Und wieder erzitterte in den dunklen Tiefen seiner Seele eine unbegreifliche Unruhe, die er sich mühte zu unterdrücken. Was treibt dich, diesem Mädchen zu folgen? Was? Neugier? Neugier. Und der Wunsch. Der Wunsch, ihre Schönheit zu betrachten. Da ist schon der Fluss. Und dort liegt das Boot. Setzen Sie sich schon hinein. Ich hole gleich die Ruder. Und sie verschwand zwischen den Bäumen, bevor er Zeit fand, sie zu fragen, wo er die Ruder holen könnte. In dem unbeweglichen, kalten Fluss spiegelten sich die Bäume mit den Wipfeln nach unten. Er setzte sich ins Boot und schaute hinunter. Diese Wasserbilder waren üppiger und schöner als die wirklichen Bäume, die am Ufer standen und mit ihren verbogenen, knorrigen Ästen das Wasser beschatteten. Die Widerspiegelung veredelte sie, indem sie das Unschöne abschwächte und im Wasser ein helles, harmonisches Fantasiegebilde aus den Motiven schuf, in denen die Zeit die Wirklichkeit beschädigt hatte. Still war alles. Der Lerchengesang gehörte zur Stille. Im Sonnenglanz atmete Ippolit Sergejitsch die Waldluft ein und fühlte, wie ein wohltuendes, ganz neues Gefühl des Friedens seinen Verstandessinn sanft liebkoste und sein Bestreben zu verstehen und zu erklären allmählich einschläferte. Tiefer Frieden herrschte ringsumher. Und in diesem Frieden vollzog sich lautlos, ununterbrochen, das Schaffen der Natur. Rastlos pflanzte sich das Leben fort. Leise arbeitete der Tod, griff immer von Neuem an, ohne den Sieg davonzutragen. Und der blaue Himmel leuchtete in feierlicher Schönheit. Da erschien in dem Bild eine schöne weiße Gestalt mit einem freundlichen Lächeln auf dem Gesicht. Schweigend und schön stand sie dort mit den Rudern in den Händen, als spiegelte sie sich vom Himmel ab, als ob sie ihn aufforderte, zu ihr zu kommen. Ippolit Sergejitsch wusste, dass Varjenka aus dem Park hervorgetreten war und dass sie ihn anblickte. Aber er wollte das Zauberbild durch keinen Laut und keine Bewegung zerstören. Ach, was sind Sie für ein Träumer? Das hätte ich nicht vermuten können, dass Sie gern träumen. Sie haben ein so strenges Gesicht. Sie werden steuern, ja? Wir wollen gegen den Strom fahren, an der bergigen Uferseite. Da ist Schatten und die Strömung ist schwach. Aber auf dem Dnieper, kennen Sie die Stromschnellen und die Fälle auf dem Dnieper? Ich kenne nur Fälle bei Gericht. Ich bin hinübergefahren. Oh, es war schön. Aber einmal wäre das Boot beinahe zerschellt. Ich wäre damals sicher ertrunken. Nun, das wäre nicht schön gewesen. Was wäre denn dabei? Ich fürchte mich nicht im geringsten vor dem Tode. Wenn ich auch gern lebe. Vielleicht ist es dort ebenso interessant wie hier auf der Erde. Aber vielleicht ist dort auch gar nichts. Wie sollte dort nichts sein? Natürlich gibt es dort etwas. Sie stemmte ihm gegenüber ihre kleinen Füße an ein Brett und bog bei jedem Ruderschlag ihren geschmeidigen Körper hinten über. Dann trat unter dem leichten Kleid die hohe, feste Mädchenbrust hervor, hob und senkte sich. Sie trägt kein Korsett. Fast hätte er das laut gedacht. Aber wenn er die Augen zu Boden senkte, blieben sie an ihren Füßen haften. Und wenn sie sich gegen den Boden des Bootes stemmte, spannten sich auch die Beine. Und er verfolgte ihren Bogen bis zu den Knien. Hat sie das Kleid etwa absichtlich angezogen? Und er wandte sich ab und betrachtete das Ufer. Erbsen und Kürbisranken mit ihren samtweichen Blättern, darüber Sonnenblumen, deren große goldene Scheiben sich im Wasser spiegelten. Sehen Sie, dieser Weg dort führt zu uns. Hier führt eine Furt durch den Fluss. Bis zu uns sind es noch 14 Werst. Bei uns Ist es noch schöner als in Ihren Polkanowka? Leben Sie auch im Winter auf dem Lande? Ja, wo denn sonst? Ich führe doch die ganze Wirtschaft. Papa sitzt in seinem Rollstuhl und wird höchstens in den Zimmern herumgefahren. Zur Hilfe habe ich nur Papas ehemaligen Burschen Nikon. Er ist schon alt und trinkt auch. Aber er ist furchtbar stark und versteht seine Sache. Die Bauern fürchten sich vor ihm. Er schlägt sie. Und einmal haben sie ihn auch verprügelt. Kräftig. Aber Papa und mir ist er ergeben. Er gehorcht mir aufs Wort. Er liebt uns wie ein Hund. Und jetzt nach links steuern, schnell. Dort auf die Eiche zu. Ach, wie ungeschickt sie sind. Das Boot gehorchte seiner Hand nicht und glitt seitwärts aufs Ufer zu, wie angestrengt er mit seinem Ruder auch arbeitete. Macht nichts, macht nichts. Kommen Sie. Hopp. Oh. Hab ich Sie erschreckt? Ich dachte, Sie fallen ins Wasser. Wie kann man denn? Es ist auch hier nicht tief. Und sie zog das Boot mit ihm ans Ufer. Und er saß am Steuerende und dachte daran, dass er eigentlich dies alles hätte tun müssen. Sehen Sie, was für ein Wald. Schön, nicht? Gibt es um Petersburg auch so schöne Wälder? Unter ihren Füßen zogen sich knorrige Wurzeln hin, die von Wagenrädern in Stücke gerissen waren. Über ihnen hing ein dichtes Zelt von Zweigen und hoch oben schimmerte der blaue Himmel hindurch. Dünne Lichtstrahlen zitterten wie Saiten in der Luft und durchschnitten den schmalen, grünen Gang. Die vorbeihuschenden Vögel in schnellem Fluge unterbrachen mit ihrem eifrigen Zwitschern die feierliche Stille des Waldes. Irgendwo hörte man einen Specht klopfen, eine Biene summen, und ihnen voran flogen einander haschend zwei Schmetterlinge, als wollten sie ihnen den Weg weisen. Sie gingen langsam. Langweile ich Sie? Nein. Wie kommen Sie denn darauf? Sehen Sie, ich bin sehr froh, dass ich mich mit Ihnen unterhalten kann. Ich habe ja niemanden. Ihre Schwester liebt mich nicht, das weiß ich, und ärgert sich immerzu über mich, wahrscheinlich, weil ich dem Vater Schnaps gebe und weil ich Nikon geschlagen habe. Sie haben ihn geschlagen? Wie konnten Sie nur? Ganz einfach. Ich habe ihn mit Papas Peitsche durchgeprügelt. Es war furchtbar heiß und es sollte gedroschen werden. Da betrinkt er sich wie ein Vieh, da bin ich böse geworden. Wie kann er es wagen, sich zu betrinken, wenn die Arbeit eilt und überall seine Aufsicht notwendig ist? Diese Bauern, die... Aber hören Sie, Warjenka Wassiljewna, schlägt man denn einen Dienstboten? Gehört sich das? Überlegen Sie doch nur. Es ist doch gut, dass ich es kann, dass ich so kräftig bin. Fühlen Sie, was ich für Muskeln habe? Sie bog ihren Arm und er musste seine Hand auf ihn legen, mit den Fingern umspannen. Es ärgerte ihn, dass er rot wurde. Er war im Allgemeinen nicht schüchtern vor Frauen. Diese aber brachte ihn dazu, durch ihre Geradheit und ihre Vertraulichkeit. Sie haben eine beneidenswerte Gesundheit. Und ich glaube, dass Sie ein sehr gutes Herz haben. Ich weiß es nicht. Kaum. Ich habe keinen Charakter. Manchmal bedauere ich die Menschen. Auch solche, die ich nicht liebe. Nur manchmal? Sie sind doch alle bedauernswert. Weshalb denn? Weil sie unglücklich sind. Nehmen Sie zum Beispiel Ihre Bauern. Wie schwer ist ihr Leben und wie viel Ungerechtigkeit, Unglück und Qualen haben sie zu tragen? Sie müssen sehr gut sein, wenn Sie so sprechen. Aber Sie kennen die Bauern nicht. Sie haben nie unter ihnen gelebt. Sie sind unglücklich, das ist wahr. Aber wer ist daran schuld? Sie stehlen und betrügen und immer betteln sie. Dabei sind sie hinterlistig und niemand hindert sie, glücklich zu sein. Aber sie haben ja nicht einmal genügend Brot, um sich satt zu essen. Na ja, es sind doch so viele. Ja, es sind viele. Aber es ist ja auch viel Land da. Und es gibt Menschen, die Zehntausende Dessiatinen Land besitzen. Wie viel haben Sie zum Beispiel? 573. Na, was ist dabei? Hören Sie mal. Sollte man es Ihnen etwas schenken? Sie sah ihn an wie ein Erwachsener ein Kind. Und lachte leise. Ihn machte dieses Lachen verlegen und böse. Und klar, jedes Wort betonend, sprach er ihr von der ungerechten Verteilung des Reichtums. Das müssen Sie sich einmal klar machen. Von der Rechtlosigkeit der meisten Menschen. Warjenka Wassiljewna. Von dem verhängnisvollen Kampf um einen Platz im Leben und ein Stück Brot. Sie wissen nicht, wie die Welt aussieht. Von der Macht der Reichen und der Hilflosigkeit der Armen. Darüber denken Sie nie nach. Und von der Vernunft, die von uralter Unwahrheit und dunklen Vorurteilen unterdrückt wird, weil die der großen Minderzahl der Menschen bequem sind. Wie schön Sie sprechen. Können auf der Universität wirklich alle so sprechen? Ippolit Sergejewitsch hielt inne, wischte sich den Schweiß von der Stirn. Sie sprechen sehr schön. In ihren Augen las er ein aufrichtiges Vergnügen. Er seufzte hoffnungslos. Warum begriff sie nicht? Was fehlte seinen Reden? Warum wirkten sie nicht auf ihr Gefühl? Schön, schön. Aber habe ich auch wahr gesprochen? Nein. Und obwohl Sie ein Gelehrter sind, werde ich Ihnen widersprechen. Ich verstehe doch auch etwas davon. Aus Ihren Reden folgt, dass alle Menschen an einem Haus bauen und alle in dieser Arbeit gleich sind. Und nicht nur Sie, sondern alles. Die Ziegelsteine, die Zimmerleute, das Holz und der Hausbesitzer. Alles ist bei Ihnen gleich. Aber ist denn das möglich? Der Bauer muss arbeiten, Sie müssen lehren und der Gouverneur muss Acht geben, dass alle tun, was sie sollen. Sie sagen, dass der allgemeine Nutzen in der Gleichheit aller Menschen liege. Aber das stimmt nicht. Mein Vater ist Oberst. Wie kann er einem Bauern gleich sein? Und Sie, Sie sind ein Gelehrter. Sind Sie aber deshalb unserem Lehrer gleich, dem Trunkenbold, dem rothaarigen Dummkopf, der sich schneuzt wie eine Trompete? Sie gefallen mir, ein anderer aber gefällt mir nicht. Wo ist da Gleichheit? Ich gefalle Ihnen. Ja, sehr. Was ist denn dabei? Er erschrak vor der bodenlosen Naivität, die ihn mit hellem Blick anschaute. War das vielleicht eine Art Koketterie? Weshalb fragen Sie danach? Weshalb? Ich denke, es ist natürlich. Sie sind eine Frau, ich bin ein Mann. Nun, und was ist dabei? Sie brauchen trotzdem nicht danach zu fragen. Sie wollen mich doch nicht heiraten. Sie sagte das so einfach, dass er nicht einmal verlegen wurde. Es schien ihm nur, dass eine unbestimmte Kraft, gegen die er keine Waffen hatte, die Arbeit seines Gehirns von einer Richtung in die andere drängte. Und er flüchtete sich in einen Scherz. Wer weiß? Und dann der Wunsch zu gefallen und der Wunsch zu heiraten ist nicht dasselbe. Das werden Sie doch sicherlich wissen. Ach, was wäre ich denn? Ich denn für eine Frau für Sie? Ach, wie komisch. Ein Paar wie ein Vogelstrauß und eine Biene. Und er lachte auch. Aber nicht über ihren komischen Vergleich, sondern darüber, dass er die Triebfeder nicht begriff, die die Vorgänge in ihrer Seele bestimmte. Vielleicht wollte er es gar nicht sagen. Sie sind ein liebes Mädchen. Aber er sagte es doch und sagte es ganz aufrichtig. Sie sind ein liebes Mädchen. Geben Sie mir Ihre Hand, Sie gehen zu langsam. Ich werde Sie jetzt führen. Wir müssen zurück, es ist höchste Zeit. Wenn wir zu spät zum Mittag kommen, wird Jelisaweta Sergejewna ärgerlich. Sie kehrten um. Der junge Gelehrte fühlte die Verpflichtung, auf die Aufklärung ihrer Anschauungen zurückzukommen, die ihm nicht erlaubten, sich neben ihr so frei zu fühlen, wie er es gern wollte. Vorher aber musste er diese dunkle Unruhe loswerden, dieses sonderbar schwächende Gefühl, für das er keinen Namen wusste und das ihn störte. Er war doch fest überzeugt von der Kraft seines Verstandes und seiner Fähigkeit, seine Gefühle zu beherrschen. Ist heute Dienstag? Ja, natürlich. Also noch 3 Tage, dann kommt der kleine schwarze Herr. Wer kommt und wohin denn? Wie sagten Sie? Der kleine schwarze Herr Benkowski. Wissen Sie denn nichts davon? Das ist der Beamte. Doch ja, meine Schwester hat mir erzählt. Hat sie? Nun, und wie weit ist es? Werden Sie bald heiraten? Sagen Sie. Warum sollen Sie denn heiraten? Warum? Ja, ich weiß nicht. Man nimmt es an. Du lieber Himmel. Haben Sie etwa nichts davon gewusst? Nein, ich weiß nichts, nein. Ach, da habe ich ja was Schönes angerichtet. Bitte, lieber Ippolit Sergejewitsch, tun Sie, als wüssten Sie auch jetzt nichts. Als hätte ich nichts gesagt. Ausgezeichnet, aber erlauben Sie, meine Schwester soll Herrn Benkowski heiraten? Nun ja, wenn sie es Ihnen nicht selber gesagt hat, so ist es vielleicht nicht der Fall. Werden Sie nicht mit ihr darüber sprechen? Nein, ich werde natürlich nichts sagen. Ich bin zur Beerdigung gefahren und komme, wie es scheint, zur Hochzeit. Wie angenehm. Bitte kein Wort von Hochzeit. Sie wissen kein Wort. Kein Wort. Aber wer ist dieser Herr Benkowski? Darf man fragen? Sie dürfen. Es ist ein süßer, stiller, schwarzer, kleiner Mann. Er hat 2 Äugelchen, ein Schnurrbärtchen, ein Mündchen, 2 Händchen und er spielt ein Klarinettchen. Er liebt zärtliche Lieder und Eingemachtes. Ich habe immer Lust, sein liebes Frätzchen zu streicheln. Wie es scheint, haben Sie ihn nicht sehr gern. Er hat mich auch nicht gern. Ich kann die kleinen, süßlichen, bescheidenen Männer nicht leiden. Ein Mann muss groß und stark sein. Er muss laut sprechen, große, feurige Augen und Gefühl haben. Er darf keine Hindernisse kennen. Ein Wunsch, eine Tat, das ist ein Mann. Solche gibt es, glaube ich, nicht mehr. Es muss sie geben. Aber freilich, heutzutage kommen die Männer schon mit Rheumatismus, mit Husten und allen möglichen Krankheiten zur Welt. Ist das etwas schön? Soll ich vielleicht solch einen Herrn mit Bläschen im Gesicht zum Mann haben wie unseren Landrichter? Oder so einen großen, fetten Kerl mit Glatze und roter Nase und Asthma wie den Sohn von unserem Kaufmann? Was für Kinder können solche elenden Männer haben? Daran muss man doch auch denken, oder nicht? Die Kinder sind doch sehr wichtig. Aber diese Männer denken nicht, sie lieben nicht, sie taugen zu nichts. Ich, wenn ich so einen heiratete, ich würde ihn schlagen. Aber Wie können Sie von den wenigen Menschen, die Sie überhaupt kennen, solche Urteile fällen? Und von außen her? Das ist ungerecht. Ein Mensch kann eine hässliche Nase haben, aber eine schöne Seele. Bläschen auf dem Gesicht, aber einen klaren Verstand. Es war ihm langweilig. Und es wurde ihm schwer, diese einfachsten Wahrheiten zu sagen. Noch während er sie aussprach, erschienen sie ihm abgenutzt und veraltet. Und er sah ihr an, dass sie sie gar nicht aufnahm. Da ist der Fluss. Und Hippolyt wusste, sie freute sich, dass er nicht weitersprechen konnte. Wieder fuhren sie über den Fluss und saßen einander gegenüber. Vajenka hatte schnell die Ruder ergriffen. Das Wasser rauschte unzufrieden unter dem Boot. Kleine Wellen liefen an die Ufer. Hippolyt Sergejewitsch sah, wie die Ufer gleichsam auf das Boot zukamen. Und er fühlte sich ermüdet von allem, was er während des Spaziergangs gesagt und gehört hatte. Sehen Sie, wie schnell das Boot gleitet. Jetzt, mit der Strömung. Ja. Auch wenn er sie nicht ansah, stellte er sich vor, wie ihr Körper sich vorbeugte und zurücklehnte. Ihre Brust sich hob und senkte. Er erblickte den Park, bald gingen sie durch die Alleen, und Jelisaweta Sergejewnas schlanke Gestalt kam ihnen lächelnd entgegen. Ihr seid aber lange fortgeblieben. Lange? Dafür habe ich auch einen Appetit, dass ich dich gleich auffressen könnte. Und Varjenka umfasste Hippolyts Schwester, drehte sich leicht mit ihr im Kreise herum und lachte über ihr Schreien. Das Mittagessen schmeckte nicht und war langweilig. Varjenka war mit dem Prozess der Sättigung beschäftigt und schwieg. Und Jelisaweta Sergejewna ärgerte den Bruder, der jedes Mal, wenn er aufsah, ihrem forschenden Blick begegnete. Bald nach Tisch fuhr Vajenka nach Hause. Und Sie müssen uns recht bald besuchen, Hippolyt Sergejewitsch. Das ist ausgemacht. Los, Piotr, fahr, du Teufel! Hippolyt Sergejewitsch ging in sein Zimmer und legte sich, wie er es gewohnt war, mit seinen Eintragungen in ein Tagebuch Rechenschaft über seine Eindrücke ab. Leichter Modergeruch vom Laub auf dem Waldweg. Er erinnerte sich aller Einzelheiten während des Spazierganges und fühlte, wie sich aus ihnen eine trübe Schicht bildete, die mein gewöhnlich festes Gleichgewicht von Gefühl und Verstand ins Schwanken bringt. Die ungewohnte Stimmung drückte mit seltsamer Schwere auf sein Herz. Als sei mein Blut dicker geworden in dieser Zeit und fließe langsamer als sonst. Unstreitig ist dieses Mädchen berückend schön. Aber sie zu sehen und sofort in einen dunklen Kreis unklarer Empfindungen hineinzugeraten, das ist beschämend für mich. Mangel an Selbstbeherrschung. Sie erregt die Sinnlichkeit. Dagegen muss man ankämpfen. Muss man? Fuhr es plötzlich durch sein Hirn. Was sich da in ihm vollzog, war doch nicht der Anfang einer Neigung zu einer Frau. Eher war es ein Widerstand des Verstandes gegen eine unvermutete Begegnung, aus der er nicht als Sieger hervorgegangen war, obgleich sein Gegner schwach war wie ein Kind. Ich halte es für meine Pflicht, ihre wilden Anschauungen zu tilgen, ihre dummen und ungeprüften Fantasien zu zerstören. Dann erst wird sie fähig sein, die Wahrheit aufzunehmen, und doppelt schön wird sie sein, wenn ihre Seele von den Verwirrungen befreit, die veredelnden Lehren aufgenommen hat, denen alles Unklare und Dunkle fremd ist. Ob ich dazu imstande bin, darf keine Frage sein. Es ist meine Pflicht. Es muss mir gelingen, ihr kühl und ruhig zu begegnen. Die Kritik an allem, was sie sagt und tut, muss zum Charakter meiner Beziehung werden. Hippolyt, ist es dir recht, wenn wir jetzt den Tee nehmen? Gern, ich komme. Nun, wie gefällt dir Varjenka? Ein sehr nettes Mädchen. So, sieh mal an. Und ihre mangelhafte Bildung überrascht dich nicht? Doch, schon. Jawohl, aber in mancher Beziehung ist sie besser als Mädchen, die mit ihrer Bildung prahlen. Ja, und sie ist schön und eine gute Partie. 500 Desjatinen wunderbares Land, etwa 100 guten Wald. Und von der Tante erbt sie noch eine gut bewirtschaftete Besitzung. Beide Güter sind schuldenfrei. Von diesem Gesichtspunkt aus betrachte ich sie nicht. Solltest du aber, ich rate es dir ernstlich. Danke. Du bist etwas schlechter Laune, wie es scheint. Im Gegenteil. Weshalb? Es scheint so. Als besorgte Schwester möchte ich das wissen. Die besorgte Schwester lächelte freundlich und ein wenig einschmeichelnd. Dieses Lächeln erinnerte ihn an Herrn Benkowski und er lächelte ebenfalls. Worüber lachst du? Und du? Ich bin fröhlich. Ich auch. Obwohl ich nicht vor 2 Wochen meine Frau beerdigt habe. Du verurteilst mich in der Tiefe deiner Seele. Du glaubst, ich sei gefühllos gegen den Verstorbenen. Ich sei eine Egoistin. Ach, wenn du wüsstest, wer mein Mann war. Ich habe oft gedacht, lieber Gott, bin ich nur dazu geboren, mit diesem Trunkenbold mein Leben zu verbringen, der seine Frau nicht von irgendeiner Bauerndirne unterscheiden kann. Nein, ich finde, das Schicksal sollte mich für die langen Jahre des Unglücks entschädigen. Und vielleicht ist die Entschädigung schon nah. Ich werde vielleicht wieder heiraten. Das wäre wunderschön. Ich gratuliere. Wer ist es denn? Ich habe dir, glaube ich, schon von ihm erzählt. Benkowski, künftiger Staatsanwalt. Vorläufig ein Dichter und Träumer. Vielleicht hast du einmal Gedichte von ihm gelesen. Sie werden gedruckt. Gedichte lese ich nicht. Ist es ein guter Mensch? Natürlich ist er das. Ich glaube, ich kann sagen, er wird fähig sein, mich für die Vergangenheit zu entschädigen. Er liebt mich. Und ich habe mir eine kleine Philosophie gebildet, die dir vielleicht ein wenig hart erscheint. Philosophie ohne Furcht? Das ist jetzt modern. Mann und Weib sind 2 Elemente, die ewig miteinander ringen. Vertrauen, Freundschaft und ähnliche Gefühle sind zwischen mir und einem Mann kaum möglich. Möglich ist die Liebe. Und Liebe ist der Sieg dessen, der weniger liebt, über denjenigen, der mehr liebt. Einmal wurde ich besiegt und habe dafür bezahlen müssen. Jetzt habe ich gesiegt und werde die Früchte des Sieges genießen. Fürwahr eine ziemlich klare Philosophie. Er unterbrach sie mit seinem Ausruf und ertappte sich bei dem Vergnügen, das er empfand, als er sich vorstellte, dass Warjenka nicht so zu philosophieren verstünde. Und unwillkürlich musste er denken, dass sie sich wohl auch kaum jemals über ihr Leben beklagen würde. Wie immer sich das auch gestalten sollte. Wirklich? Eine klare Philosophie, Elisabetha. Das Leben hat sie mir eingegeben. Siehst du, er ist 4 Jahre jünger als ich und hat soeben die Universität absolviert. Ich weiß, dass für mich darin eine Gefahr liegt und, wie soll ich sagen, ich möchte es so einrichten, dass mein materieller Besitz keinem Risiko ausgesetzt ist. Ich möchte ihm keine Rechte auf mein Vermögen geben und auch kein Recht auf meine Person, wenn das möglich ist. In der bürgerlichen Ehe ist das möglich. Die bürgerliche Ehe lehne ich ab. Er blickte sie an und dachte, klug ist sie. Wenn Gott auch die Menschen geschaffen hat, so werden sie vom Leben so umgewandelt, dass sie ihm gewiss längst widerlich geworden sein müssen. Die Ehe muss ein vernünftiger Vertrag sein, und so will ich mich auch mit Benkowski stellen. Bevor ich das aber kann, muss ich die gesetzliche Begründung oder Nichtbegründung der Ansprüche meines unangenehmen Schwagers klargelegt haben. Bitte, willst du die Papiere durchsehen? Wenn du erlaubst, morgen. Die Sonne war bereits untergegangen, als sie sich trennten. Sie hatte ihm noch viel von Benkowski erzählt, und er ging ermüdet von ihren langen Reden in sein Zimmer und wunderte sich selbst über das Fehlen jeglicher Anteilnahme an ihrem Schicksal. Er zündete die Lampe an und wollte lesen, aber schon bei der ersten Seite fühlte er, dass es ihm nicht weniger angenehm sein würde, das Buch zu schließen. Er reckte sich wohlig auf dem Divan. Zuerst dachte er an gar nichts. Und dann fiel ihm mit Verdruss ein, dass er nun bald die Bekanntschaft von Herrn Benkowski machen müsse. Wie lästig und unangenehm. Der Sonnabendmorgen begann für Hippolyt mit einer Unannehmlichkeit. Beim Ankleiden warf er die Lampe vom Tisch. Sie brach in Stücke und das Petroleum lief über seine Stiefel. Die wurden zwar sauber gemacht, aber für Hippolyt roch alles nach dem ekelhaften Petroleum. Sogar der Tee, das Brot, die Butter und auch das hübsch frisierte Haar seiner Schwester. Zieh die Stiefel aus, stell sie in die Sonne und inzwischen kannst du die Pantoffeln meines Mannes nehmen, bis das Petroleum verdampft ist. Keine Umstände, das geht bald vorüber. Petroleum hält sich lange. Soll ich nicht die Pantoffeln? Nein, nein, schmeiß sie weg. Warum? Denn es sind gute Samtpantoffeln noch zu gebrauchen. Zu gebrauchen? Du wirst sie doch nicht tragen. Aber Alexander. Wer ist das? Benkowski. Ah, das ist praktisch. Und eine sehr rührende Treue zu den Pantoffeln des verstorbenen Gatten. Du bist heute ekelhaft. Sie blickte ihn ein wenig beleidigt, aber auch forschend an. Er hatte den Ausdruck ihrer Augen wahrgenommen und dachte feindselig, sie bilde sich bestimmt ein, dass er wegen Warjenkas Abwesenheit ärgerlich sei. Zum Mittag kommt Benkowski wahrscheinlich. Sehr erfreut. Der Sinn für das Praktische ist meiner Ansicht nach eine sehr lobenswerte Eigenschaft. Besonders in unserer Zeit. Nimmst du noch ein Brot? Da Armut die Bevölkerung bedrückt, die sich von den Früchten der Erde ernährt. Warum sollte Benkowski nicht die Pantoffeln meines verstorbenen Mannes tragen? Mein Mann hat überhaupt reichliche und gute Garderobe hinterlassen. Und Benkowski ist nicht verwöhnt. Sie sind eine große Familie. 3 Brüder aus Alexander und 5 Schwestern. Und das Gut ist verschuldet. Kennst du ihn schon lange? Im Ganzen vielleicht 4 Jahre und näher seit 7, 8 Monaten. Du wirst sehen, wie angenehm er ist. So zart, leicht erregt. Ein Idealist und, wie mir scheint, ein wenig dekadent. Die jetzige Jugend neigt überhaupt zur Dekadenz. Die einen stürzen sich auf den Idealismus, die anderen auf den Materialismus. Für klug halte ich weder dieses noch jenes. Außerdem gibt es noch Menschen, die sich zum Skeptizismus mit 100 PS bekennen. Wie einer von meinen Freunden diese Stimmung bezeichnet. Das ist grob, aber witzig. Einem gesunden Skeptizismus bin ich nicht abgeneigt. Einem gesunden, weißt du, der allen unnützen Schwärmereien die Flügel lähmt. Er beeilte sich, seinen Tee auszutrinken. Entschuldige, ich möchte jetzt meine Bücher auspacken. Aber in seinem Zimmer roch es noch immer nach Petroleum, obwohl die Tür offen stand. Er nahm ein Buch und ging durch den Park die Hauptallee hinunter. Dachte an nichts und wünschte nichts. Als er zum Haus zurückkam und sich der Terrasse näherte, sah er einen schlanken Jüngling in einer hellen Bluse mit einem Ledergürtel, der, als er die Schritte hörte, mit einer schönen Bewegung die langen Strähnen des welligen schwarzen Haares von der Stirn zurückwarf und ihm aus großen schwarzen Augen, die ein wenig kurzsichtig wirkten, entgegenschaute. Das ist ja ein Page aus dem Mittelalter. Ob das wirklich... Benkowski. Und Ippolit Sergejewitsch drückte eine weiße Hand mit langen, schmalen Musikerfingern. Eine Weile schwiegen die beiden befangen. Benkowskis Gesicht war oval und von matter Blässe. Es hatte etwas sehr Sympathisches. Er sah kränklich aus. Ein Page aus dem Mittelalter, dachte Ippolit abermals. Wir können gleich speisen. Jelisaweta Sergejewna erschien in einem losen, weißen Gewand mit schwarzen Spitzen am Kragen und einer langen, schwarzen Trottelschnur um die Taille. Ich habe auch Eis vorbereitet. Aber warum sind Sie so still, Alexander Petrowitsch? Haben Sie Schubert mitgebracht? Schubert und auch die Bücher. Herrlich, dann werden wir Nachtisch musizieren, ja? Wenn es Ihnen recht ist. Mir ist es sehr recht. Lieben Sie Schubert? Vor allem Beethoven, den Shakespeare der Musik. Ippolit Sergejewitsch hatte schon früher gehört, dass man Beethoven den Shakespeare der Musik nannte. Doch der Unterschied zwischen Schubert und Shakespeare war für ihn eines der Geheimnisse, die ihn nicht im geringsten interessierten. Was ihn interessierte, war dieser junge Mann, der sehr liebenswürdig schien, aber sich offenbar gelobt hatte, ihn nicht zur Kenntnis zu nehmen. Weshalb stellen Sie Beethoven über alle anderen? Weil er mehr Idealist ist als alle Komponisten zusammengenommen. Ach, und das halten Sie für das Wahre? Das halte ich für das Wahre. Und ich weiß auch, dass Sie ein krasser Materialist sind. Ich habe Ihre Abhandlungen gelesen. Wir sind also Feinde? Wie könnten wir Freunde sein? Meine Herren, bitte vergessen Sie nicht, dass Sie sich soeben erst kennengelernt haben. Mascha! Hier, gnädige Frau, du kannst den Tisch decken. Ich bin schon gleich fertig damit, gnädige Frau. Nein, nur nicht so laut. Ippolit Sergejewitsch schaute sich den schönen Pagen nicht ohne Sympathie an. Aber er sagte sich, dass man diesen Jüngling mit der größten Rücksicht behandeln müsse und jede ideelle Unterhaltung mit ihm vermeiden, weil er sich sicher bis zur Raserei erregen würde. Schon jetzt zuckte sein Gesicht und die mandelförmigen großen Augen hatten einen gefährlichen Glanz. Darf ich die Suppe auftragen, Liebste? Ja, dann wollen wir. Bitte, meine Herren. Sie nehmen doch einen Schnaps? Ich ja. Ich nicht, wenn Sie erlauben. Ich erlaube es gern, aber Sie trinken doch sonst. Ich möchte nicht. Mit dem Materialisten anstoßen, wollte er wahrscheinlich sagen. Die schmackhafte Suppe mit Pirogen oder die korrekte Höflichkeit Ippolit Sergejewitschs schienen den strengen Glanz in den schwarzen Augen des Jünglings ein wenig abgekühlt und besänftigt zu haben. Man war schon beim zweiten Gang, als er wieder begann. Vielleicht erschien Ihnen mein Ausruf auf die Frage, ob wir Feinde seien, herausfordernd. Es mag sein, dass es unhöflich von mir war. Aber ich vertrete die Ansicht, dass die Beziehungen der Menschen frei von Lüge sein müssen. Völlig mit Ihnen einverstanden. Je einfacher, desto besser. Und Ihr offenes Bekenntnis hat mir sehr gefallen. Wenn Sie mir erlauben, mich so auszudrücken. Wir sind wirklich Gegner in der Sphäre der Ideen. Selbst wenn Sie sagen, je einfacher, desto besser, verleihe ich diesen Worten einen anderen Inhalt als Sie. Wirklich? Zweifellos. Wenn Sie die Gesichtspunkte vertreten, die ich in Ihrer Abhandlung gelesen... Selbstverständlich. Nun, dann ist mir Ihre Anschauung über die Einfachheit zu grob. Empfinden Sie denn nicht selbst eine innere Kälte? Fühlen Sie in Ihrer Seele nicht einen Funken des Bedauerns, wenn Sie sich das Leben nur als Mechanismus denken und alles Geheimnisvolle, Bezaubernde, Schöne auf einen chemischen Prozess, auf einen Stoffwechsel der Materie zurückführen? Da empfinde ich weder Kälte noch Bedauern. Denn für mich ist der große Mechanismus des Lebens poetischer als alle Fantasien. Vorläufig weiß noch niemand, was Schönheit ist. Vorläufig muss man annehmen, sie sei eine physiologische Empfindung. Wie viel haben Sie vom Leben erhalten, ohne etwas zu geben? Man bittet Sie um Brot für den Geist und Sie bieten den Stein der Verneinung an. Sie haben dem Leben die Seele geraubt. Die stirbt nun, kalt, krank, elend. Und das Leben ist genauso düster wie früher. Und seine Qualen, sein Kummer verlangen nach Helden. Wo sind sie? Aber das ist ja ein Epileptiker, dachte Ippolit Sergejewitsch. Was könnte man ihm wohl sagen, dem aufgeregten Idealisten, der verurteilt war, die Pantoffeln des verstorbenen Schwagers zu tragen? Was könnte man ihm sagen zur Versöhnung und Beruhigung? Jelisaweta befreite ihn von seiner Anstrengung, ein Netz von Komplimenten zusammenzuflechten. Gestattet auch mir ein Wort. Ich kenne den Ausspruch eines Weisen, der lautet: Unrecht haben, die sagen, das ist die Wahrheit. Aber Unrecht haben auch die, die ihnen widersprechen und sagen, das ist blöde. Recht haben Gott und der Satan allein, an die ich nicht glaube, die aber irgendwo sein müssen, denn sie sind es, die das Leben so zwiespältig gemacht haben. Wie findet ihr das? Mir wenigstens scheint in diesen Worten das ganze Ergebnis aus sämtlichen Folianten der Philosophie enthalten. Aber wir dürfen doch nicht die letzten Funken von Prometheus Feuer auslöschen, die noch in der Seele der Menschen glühen und ihr Streben veredeln. Elisaweta Sergejewna, Sie sind eine Frau. Sagen Sie uns, welchen Widerhall findet die große geistige Frauenbewegung in Ihrer Seele? Sie ist interessant. Sonst nichts? Nun, ich denke, das ist, wie soll ich es Ihnen sagen, es ist das Streben der überflüssigen Frauen. Sie sind dem Leben ferngeblieben, weil sie hässlich sind oder weil sie die Macht ihrer Schönheit nicht kennen und nicht wissen, wie die Gewalt über die Männer wohltut. Sie sind überflüssig. Aber jetzt müssen wir endlich unser Eis essen, Mascha. Sonst verdirbt uns die Philosophie nicht nur den Geschmack am Leben, sondern auch den Appetit. Der Bruder betrachtete sie und musste sich sagen, dass sie mit dem jungen Menschen ein böses Spiel spielte. Später saß er in einem bequemen Sessel am Terrassengeländer und konnte alles hören, gegen die Sonne durch einen spitzen Vorhang von wildem Wein geschützt, was seine Schwester und Benkowski sagten, während sie sich anschickten zu musizieren. Haben Sie wieder etwas geschrieben, Alexander Petrowitsch? Verse. Sie sind eben entstanden. Sie haben sie ins Leben gerufen. Wie angenehm für mich, das zu hören. Sagen Sie das aufrichtig? Ich weiß nicht. Sie... Darf ich Ihnen die Verse vortragen? Mich ängstigt deiner Schönheit kalter Glanz. Mein Traum erstirbt in deinem Lächeln ganz. Willst du ihn denn nicht sehen? Kannst du mich nicht verstehen? Ich müsste jetzt eigentlich fortgehen, dachte Ippolit, aber er war zu faul, sich zu bewegen, und er blieb sitzen und beruhigte sich bei dem Gedanken, dass die beiden seine Gegenwart auf der Terrasse doch vermuten müssten. Dein Auge blickt so fremd, ohne Gefühl. Durch deine Worte tönt ein Lachen kühl. Fremd ist dir meiner Seele wirres Stammeln, in dem sich alle Sehnsüchte versammeln, in dem mein Leben glüht, der Liederkraft, durchdrungen von der wilden Leidenschaft, des Daseins Rätseln zu entwirren, dem Blick, suche ich den Weg zum Glück. Jetzt ist es aber Zeit, dass ich gehe, dachte Ippolit Sergejewitsch. Dein Sklave bin ich, und in meinem Herzen thronst du allein und schürst die Schmerzen der Liebesglut. Ich warte nur. Dass mich der Teufel hol. Auf Venus Spur. Beendete Ippolit Sergejewitsch das Gedicht, gähnte und schlenderte die Allee entlang. Er wunderte sich über die Schwester. Sie ist doch nicht schön genug, um in diesem Jüngling eine solche Liebe zu erwecken. Sicherlich hatte sie das durch die Taktik des Widerstandes erreicht. Sie spielt mit ihm. Ich muss mit ihr sprechen. Aber wohin sollte solch eine Unterredung jetzt führen? Wozu soll ich mich da einmischen? Wie wenn eine solche Leidenschaft vor Varjenkas Herzen loderte. Was tut sie wohl jetzt? Warum ist sie nicht hier? Vielleicht verprügelt sie gerade ihren besoffenen Nikon. Schade, dass sie so weit weg wohnt. Wenn er sie öfter sehen könnte, dann könnte er abbauen, was ihre Seele verunstaltete. Abends beim Tee. Willst du nicht etwas von Petersburg erzählen, Ippolit? Was soll ich von Petersburg? Es ist eine sehr große und lebhafte Stadt. Die Luft ist feucht und... Und die Menschen trocken. Oh, durchaus nicht alle. Menschen sind überall sehr verschieden. Gott sei Dank. Ja, das Leben wäre unerträglich langweilig, wenn es nicht so wäre. Steht übrigens das Land in der Gunst der jungen Welt oder verachtet man uns? Tja, da breitet sich eine gewisse Enttäuschung. Typisch für unsere Intelligenz. Als nur der Adel zu ihr zählte, war es noch nicht so. Aber jetzt, wo jeder Kaufmannssohn, der 2 oder 3 Modebücher gelesen hat, sich zur Intelligenz rechnet, da kann das Land ihr Interesse nicht mehr erregen. Aber kennen diese Leute überhaupt das Land? Für sie ist das Land doch nur ein Sommeraufenthalt. Und überhaupt sind sie ihrem Wesen nach Sommergäste. Sie kommen, sind ein paar Wochen da und verschwinden wieder und hinterlassen Papierfetzen und Scherben. Aber nach ihnen werden andere kommen. Und die werden diesen Kehricht und diese ganze seelen- und kraftlose Gesellschaft der 90er Jahre aus der Welt schaffen. Und wer sind diese Zukünftigen? Das junge Land. Menschen, die auch jetzt schon menschliche Würde besitzen. Die nach Wissen dürsten. Die forschen und stark sind und bereit, ihre Aufgabe zu übernehmen. Ich begrüße Sie im Voraus. Ja, ja, das Land bringt etwas Neues hervor. Ich habe hier einen sehr interessanten Burschen, den Grigori. Mascha, ich brauche dich jetzt nicht mehr. Ja, ja, ich gehe schon, Gnädigste. Grigori, ihr wisst doch, Maschas Verlobter. Der hat meine halbe Bibliothek ausgelesen. Und als ich ihn lobte, gab er mir zur Antwort, was ist dabei, wenn Sie es verstehen, so verbietet mir doch niemand es ebenfalls zu verstehen. Bücher werden für alle geschrieben. Na bitte. Bisher äußert sich ihr Selbstbewusstsein nur in Frechheit. Aber ich beklage mich nicht. Ich begreife, dass auf diesem Boden Feuerblumen aufblühen können. Tja, ja. Und eines schönen Tages erwacht man vielleicht auf der Asche seiner Besitzung. Erst nach 10 verabschiedete sich Ippolit Sergejewitsch und ging in sein Zimmer, wobei er bemerkte, dass sein zukünftiger Schwager sich nicht im geringsten bemühte, seine Freude zu verbergen, dass er endlich ging. Er setzte sich zu seinem Tagebuch, klopfte melancholisch mit dem Federhalter auf den Tisch, träumte zum Fenster hinaus. Stille herrschte im Park. Durch die Scheiben schien grünlich der Mond. Ein Schatten huschte vor den Fenstern vorüber. Hinter den Bäumen schimmerte Maschas weißes Kleid. Was ist dabei? Mag wenigstens das Stubenmädchen lieben. Wenn die Herrin nur mit der Liebe spielt. Träumerische Trägheit, Missmut, ich arbeite nicht. Verschiebe meinen Entschluss, an die Arbeit zu gehen, von einem Tag zum anderen. Warte immer auf dieses Mädchen. Und wenn sie da ist, habe ich nicht Energie genug, ihr ihre Dummheiten aus dem Kopf zu treiben. Gott hat mich nach seinem Willen geschaffen wie alle anderen. Folglich tue ich alles, was ich tue, nach seinem Willen. Und lebe, wie er es haben will. Er weiß doch, wie ich lebe. Das ist alles. Mein Gott. Und Sie suchen vergeblich Streit mit mir. Wie schön sie ist. Trotz ihres ewigen Warum und Wozu. Aber ein Glück. Ihre Unarten sichern mich davor, mich von ihr hinreißen zu lassen. Aber... Aber Er wollte sich nicht gestehen, dass er längst nichts anderes mehr hoffte, als dass sie sich in ihn verlieben werde. Oh, Vorsicht, geben Sie Acht, eine Pfütze. Oh, pfui, schon zu spät. Sehen Sie mein Kleid. Oh, sehen Sie, pfui. Ich bin gewohnt, dich so heilig rein zu sehen, dass selbst der Fleck auf deinem weißen Kleide Schatten wirft auf meine Seele. Was? Was haben Sie da gesagt? Das ist ein Gedicht. In russischer Sprache klingt es wie Prosa. Aber Sie hören doch heraus, dass es Verse sind. Ein italienisches Gedicht, glaube ich, oder aus einem Roman. Sagen Sie es noch einmal. Ich bin gewohnt... Oh, wollen Sie es glauben? Ich habe es vergessen. Ehrenwort, ich habe es vergessen. Nun, dann gehen wir weiter. Und Vorsicht, gehen Sie schön um die Pfütze herum. Was werden Ihre Freier denken, wenn sie ihre ganze Zeit mit mir verbringen? Ach, wie widerlich die mir alle sind. Manchmal habe ich Lust, sie alle zu Boden zu werfen und mit den Füßen ins Gesicht zu treten. Wie traurig, dass sie unter Menschen leben müssen, die sie so hassen. Sie sind alle so abgenutzt, so seelenlos, so widerwärtig. Es ist noch zu früh, für sie so zu sprechen. Warten Sie noch ein wenig. Dann finden Sie vielleicht einen Menschen, der Sie zufriedenstellen wird, der Ihnen... interessant erscheinen wird. In jeder Hinsicht. Wer könnte das sein? Eben, Ihr zukünftiger Mann. Wer sollte das aber sein? Wie kann ich das wissen? Dabei sprechen Sie so. Möchten Sie denn heiraten? Weiß nicht. Habe nie darüber nachgedacht. Sie sagte das ganz einfach. Aber ihre schönen Augen waren in die Ferne gerichtet. Und doch ganz gesammelt. Als ob sie an etwas zurückdachte, etwas längst Vergangenes, das ihr teuer war. Sie müssten im Winter in die Stadt kommen. Da würden Sie schnell finden, was Sie wünschen. Da würde es viele geben, die den heißen Wunsch hegten, Sie Ihre Frau zu nennen. Das müsste ich erst erlauben. Wie könnten Sie verbieten, dass man es will? Ach ja, natürlich, Sie haben recht. Meinetwegen sollen Sie es wünschen. Haben Sie sich schon einmal in jemand verliebt? Ich? Ja, aber es ist schon lange her, als ich noch ganz jung war. Ich auch. Und es ist auch schon lange her. Und? Wer war es? Er fühlte nicht einmal die Ungeschicktheit der Frage. Dabei brach er einen Zweig, der seine Hand streifte, vom Baum ab und warf ihn weit fort. Wer war es? Ein Pferdedieb. 3 Jahre ist es her, dass ich ihn gesehen habe. 17 war ich damals. Man hatte ihn gefangen, verprügelt und zu uns auf den Hof gebracht. Er lag auf dem Wagen, mit Stricken gebunden, schwieg, sah mich an. Ich stand auf der Treppe. Ich erinnere mich ganz genau, es war ein heller Morgen. Ganz früh war es, alle schliefen noch. Unter dem Wagen war eine Blutlache, eine fettige Blutlache. Er hieß Sascha Remesow. Seine grauen Augen waren so groß und er blickte so seltsam. Er tat mir leid. Aber ich hatte Angst vor ihm. Dann ging ich ins Haus und brachte ihm ein Glas Schnaps. Ich wollte es ihm geben, aber seine Hände waren gebunden. Er konnte es nicht nehmen. Da hob er seinen blutverschmierten Kopf und sagte zu mir, »Halten Sie es mir an den Mund, Fräulein!« Ich tat's. Er trank langsam, ganz langsam. Und dann sagte er, »Ich danke Ihnen, Fräulein, Gott schenke Ihnen Glück.« Da flüsterte ich ihm plötzlich zu, »Fliehen Sie!« Und er antwortete laut, »Wenn ich am Leben bleibe, dann laufe ich sicher fort, das können Sie mir glauben.« Und mir gefiel es schrecklich, dass er es so laut gesagt hatte, dass alle auf dem Hof es hören konnten. Alle die Bauern, die da jetzt gekommen waren und ihn anknurrten wie böse Hunde den gefangenen Bären. Dann sagte er, »Fräulein, lassen Sie mir das Gesicht waschen.« Ich beauftragte Dunja und sie wusch ihn, aber das Gesicht blieb blau und geschwollen von den Schlägen. Ja, bald darauf wurde er fortgebracht. Und als der Wagen aus dem Hof herausfuhr, blickte ich ihm nach und er grüßte mich und lächelte mit den Augen, obgleich er so zugerichtet war, sehr schlimm zugerichtet. Wie viel habe ich um ihn geweint. Wie habe ich zu Gott gebetet, dass es ihm gelingen möge, zu fliehen. Und nun warten Sie darauf, dass er frei wird und eines Tages zu Ihnen kommt. Möchten Sie ihn dann heiraten? Wozu sollte er hierher kommen? Aber wenn? Würden Sie ihn heiraten? Einen Bauern? Ich glaube nicht. Sie haben sich den Kopf verdreht, Varvaria Vassiljevna. Das will ich Ihnen sagen. Den Kopf verdreht mit schlechten Romanen, französischen. Man muss nur Bücher lesen, die uns lehren, den Sinn des Lebens, die Wünsche des Menschen und die Motive ihrer Handlungen zu begreifen. Ach, diese Bücher werden auch nur von Menschen geschrieben. Und in den Büchern, die Sie verurteilen, ist sehr viel Edles. Sie haben mich nicht verstanden. Ich möchte in Ihnen den kritischen Sinn wecken für das, was um Sie her und in Ihrer Seele vorgeht. Ja, weshalb denn um Himmels Willen? Kritischen Sinn? Da müsste ich mich ja in zwei Teile spalten. Oh, sehen Sie, was für eine schöne Wiese. Sind Sie nicht müde? Vom Spazieren gehen ich? Das ist geradezu eine Beleidigung. Wenn ich spazieren gehe, muss ich immer an Gott denken. Um seinen Thron herum muss es ebenso still sein. Die Engel preisen ihn doch nicht andauernd, das ist nicht wahr. Was sollte ihm das? Weiß er nicht selber, dass er groß ist? Glauben Sie nicht an Gott? Weshalb nehmen Sie das an? Weil alle Gelehrten nicht glauben. Nicht alle. Nicht? Aber erzählen Sie von denen, die überhaupt nicht glauben. Ich verstehe nicht, wie das möglich ist. Wie ist das gekommen? Mächtige, unerforschliche Kräfte... Er weckte seinen Verstand, der bei dem Klang ihrer Rede süß geschlummert hatte, und begann von der Entstehung der Welt zu sprechen, wie er sie auffasste. Unerforschliche Kräfte befinden sich in Bewegung, ewig. Sie prallen zusammen und bringen unsere wahrnehmbare Welt hervor, in welcher das Dasein des Gedankens und des Grashalms ein und denselben Gesetzen unterworfen ist. Diese Bewegung hat keinen Anfang und kein Ende. Aber Sie haben ja nicht vom Anfang angefangen. Und im Anfang war Gott. Wie ist denn das? Von ihm einfach nicht zu reden, das heißt eben nicht an ihn glauben. Wenn man die Menschen sieht und all das Hässliche, was sie treiben, und dann an Gott und das jüngste Gericht denkt, dann zieht sich einem das Herz zusammen. Denn er kann zu jeder Zeit, heute, morgen, in einer Stunde schon, Rechenschaft verlangen. Und wissen Sie, ich denke manchmal, dass das sehr bald geschehen wird. Am Tage wird es sein. Zuerst wird die Sonne verlöschen. Und dann wird eine neue Flamme auflodern. Und in ihr wird er erscheinen. Ippolit Sergejewitsch sah ihr bleiches Gesicht, hörte ihr fantastisches Gerede und dachte, in ihr ist alles. Außer dem einen, was notwendig wäre. Wir sind sehr weit. Werden wir uns nicht verirren? Verirren? Ich finde immer den Weg. Ich muss nur nach der Sonne sehen. Ist es nicht schön hier? Ja, sehr schön. Und wie schön Sie sind. Was soll denn das? Da haben Sie geschwiegen und geschwiegen und plötzlich... Der Wald ist so schön und Sie sind darin wie eine Fee. Oder Sie sind die Göttin und der Wald ist Ihr Tempel. Nein, das ist nicht mein Wald, das ist Staatswald. Unser Wald liegt jenseits, unterhalb des Flusses. Also scherzt sie jetzt? Oder versteht sie mich nicht, dachte Ippolit. Und er wollte von ihrer Schönheit weitersprechen, aber sie war nachdenklich und ruhig, das hielt ihn zurück. Und er fühlte in seiner Seele eine süße Ermüdung, die alle Wünsche einschläferte und noch anhielt. Als er allein wieder vor seinem Tagebuch saß und versuchte, das ganze Spiel der gereizten Sinne zu vergessen. Ohne Gefahr. Es ist alles nicht ernst zu nehmen. Es schadet ihr nicht, nicht einmal, wenn ich es wollte. Es stört ein wenig meine Ruhe. Aber morgen werde ich arbeiten. Morgen. Und es liegt so viel Jugend und Schönheit darin. Diese aus einem Stück gehauenen Naturen springen unmittelbar in die Schlinde der Metaphysik. Aber gegen alle Logik wehren sie sich wie im Instinkt. Ein seltsames Mädchen. Ein seltsames Mädchen, dachte er noch, als ihn seine Schwester zum Tee rief. Nun, wie hast du die Zeit verbracht? Angenehm. Und wie war's bei dir? Du warst bei den Benkowskis? Grausam. Diese Armut, da ist keine Kopeke im Haus. Es gab kein Fleisch. Deshalb hält der alte Benkowski so viel vom Vegetarismus und spricht dauernd von einer moralischen Wiedergeburt bei dieser Lebensweise. Dabei sind sie alle böse. Wahrscheinlich vor Hunger. Warum bist du hingefahren? Ich will ein Stück Land von ihnen kaufen, das an meines grenzt. Ach, wozu denn? Wozu nicht? Für meine zukünftigen Kinder vielleicht? Aber, mein Lieber, verzeih die Frage. Fürchtest du nicht ein wenig, dich in Warjenka zu verlieben? Was ist da zu fürchten? Eine Bindung? Zu der bin ich wohl kaum fähig. Er versicherte sich seiner Skepsis, als er sich zuhörte, und er glaubte, die Wahrheit zu sagen. Nun, wenn, es wäre sehr schön. Eins ist gut, denn du bist ein wenig trocken, ein wenig zu ernst für deine Jahre. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn sie dich aufmunterte. Das kann sie ja wirklich. Vielleicht möchtest du sie noch öfter sehen. Sie hat mir das Versprechen abgenommen, sie zu besuchen. Und bittet auch dich, mitzukommen. Wann? Wann du Zeit hast. Du bist heute in guter Stimmung. Merkt man das? Kein Wunder. Es ist egoistisch, freilich, und ich fürchte, dass du es mir als Zynismus auslegen wirst, aber ich fühle mich seit der Beerdigung meines Mannes wirklich wie neugeboren. Aus dem Gefängnis in die Freiheit entlassen. Urteile, aber sei gerecht. Wie viele Entschuldigungen für so eine kleine Rede. Sei vergnügt und freue dich. Auch du bist heute gut und lieb, siehst du? Ein wenig Glück und der Mensch wird sofort besser. Manche allzu Weisen glauben, dass nur die Leiden uns reinigen. Ich wünschte, dass das Leben diese Theorie bei ihnen anwenden möge und ihren Verstand von dieser Verirrung reinigte. Und wenn Warjenka gezwungen wäre zu leiden? Wie würde sie es ertragen? Fragte er sich. Kurz darauf trennten sie sich. Jelisaweta begann zu spielen. Er ging in sein Zimmer und legte sich auf den Divan. Wie dieses Mädchen wohl über ihn denken mochte. Was an mir kann ihr gefallen? Irgendetwas zieht sie an. Aber der Gelehrte, wie sie immer sagt? Sie macht ja alle meine Theorien und Lehren und Anschauungen zunichte. Wahrscheinlich. Ja, natürlich. Wahrscheinlich gefiel er ihr einfach als Mann. Wahrscheinlich. Als er zu diesem Schluss gelangte, erbebte er vor Freude. Mit geschlossenen Augen und einem Lächeln der Befriedigung stellte er sich dieses Mädchen vor. Von ihm besiegt, zu allem für ihn bereit, ihm ergeben, ihn schüchtern anflehend, sie zu nehmen. Sie denken, leben. Leben. Und lieben. Und lieben zu lehren. Ach, was für eine angenehme Überraschung. Mein Bruder Ippolit, Margarita Lucizkaya. Guten Tag, Margarita Lucizkaya. 5 kalte und dürre Knochen drückten Ippolits Finger zusammen. Sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ein paar leuchtender grauer Augen starrte sein Gesicht an, dann ging sie zur Seite. Bitte einzutreten. Herr Teufel, hole deine Dummheit, sieh nach, wer gekommen ist. Geh nur, Ippolit, geh nur. Das ist der Oberst. Wir sind gekommen, Herr Oberst. Erfreut, Sie zu sehen, meine Liebe. Ihr Bruder, Olyesow, Oberst Wassili Olyesow, hat die Türken und die Tekizen geschlagen und jetzt bin ich selber mit Krankheit geschlagen. Erfreut, Sie zu sehen. Warjenka hat mir schon die Ohren voll getrommelt von Ihrer Gelehrsamkeit und dem ganzen Zeug. Bitte kommen Sie ins Gastzimmer. Los, Jokashi, los! Eine große, starke Frau mit trüben Augen, die unbeweglich hinter ihm gestanden hatte, setzte das Ungetüm eines Rollstuhls in Bewegung. Der Oberst wurde nach vorn geworfen, warf sich wieder zurück und begann zu husten, dass sein Kopf wackelte, als wollte er sich vom Körper losreißen. Ja, hustet, dann bleib stehen, habe ich dir das nicht tausendmal gesagt. Und Tante Lucizkaya fasste Fjokla an den Schultern und brachte sie zum Halten. Die Geschwister Polkanow warteten, bis der vom Husten geschüttelte Körper sich beruhigt hatte. Endlich setzten sie den Weg fort und kamen in ein kleines Zimmer, das schwül und eng war, von den vielen Polstermöbeln mit weißen Überzügen. Bitte nehmen Sie Platz. Fjokla, hol das Fräulein. Jelisaweta, Sergejewna. Mein Herzchen, wie freue ich mich über Sie. Wenn Sie hier sind, darf ich trinken. Sprich nicht so viel, sonst musst du wieder husten. Nun hören Sie sich das an. Sprechen ist schädlich, trinken ist schädlich, essen ist natürlich auch schädlich. Alles ist schädlich. Leben ist auch schädlich für mich, holster Teufel. Ja, junger Gelehrter. Ich habe abgelebt. Sie werden wahrscheinlich früh sterben. Schwindsucht, haben einen viel zu engen Brustkasten. Unter solchen Ungeheuern muss sie leben. Unter solchen Ungeheuern? Er saß wie benommen, dachte nur an Vajinka. Er konnte den langen gelben Hals der Tante nicht ansehen und der Oberst roch nach Alkohol, Schweiß und schlechtem Tabak. Die beiden Alten waren so abgenutzt wie die ganze Behausung. Die Tapeten angerußt, die Ofenkacheln überall zersprungen, die Fensterrahmen schief und die Scheiben trübe. Es ist schwül heute. Es gibt ein Gewitter. Wirklich? Wirklich, ja. Margarita weiß immer, was kommt. Sie bläut es mir ein, jeden Tag. Du wirst sterben, sagt sie, und Vajinka wird beraubt und totgeschlagen werden. Das streite ich ab. Die Tochter des Obersten Olestow wird sich von niemandem den Schädel einschlagen lassen. Das besorgt sie ja selber. da bist du ja, mein teures Kind. Vajinka brachte einen Duft von Frische in das schwüle Gastzimmer. Wie schön, dass Sie gerade heute gekommen sind. Sie war in ein hell-lila Gewand eingehüllt, hielt einen großen Strauß frischer Blumen in der Hand und ihr Gesicht strahlte vor Zufriedenheit. Ich wollte schon zu Ihnen flüchten. So viel haben die mir hier zugesetzt. Barbara, du redest Unsinn. Schreien Sie nicht, Tantchen, sonst erzähle ich Ippolit Sergejewitsch von Leutnant Jakovlev und seinem glühenden Herzen. Ruhig, Vajinka. Ich werde es selbst erzählen. Ich gehe nach dem Tee sehen. Und ihre Augen funkelten. Wo bin ich hingeraten? Sie wissen doch, junger Mann, dass Margarita die Frau meines Kameraden des Majors Lucchesi ist. Und Baeski sah Graf Il. Sie hatte den ganzen Feldzug mitgemacht. Jawohl, ein energisches Weib. Ja, und da war bei uns im Regiment der Leutnant Jakovlev, zart wie ein Fräulein. Die Bajonette zertrümmerten seine Brust. Er bekam die Schwindsucht und aus war's mit ihm. 5 Monate lang hat sie ihn gepflegt. Na, wie gefällt Ihnen das? Sie hat ihm das Wort gegeben, sich nicht wieder zu verheiraten. Dabei war sie jung, sehr attraktiv, viel und warm. Auch ich machte ihr einen Antrag. Margarita, sagte ich, heirate mich. Sie tat es nicht. Es war sehr dumm, aber natürlich edel. Jetzt, wo ich von der Gicht geplagt werde, kommt er eines Tages und sagt, du bist allein und ich auch und mehr der Art. Rührend und fromm. Und nun ist zwischen uns ewige Freundschaft und unaufhörlicher Zank. sie war ein Weib mit Feuer und nun sehen Sie, wie es sie ausgetrocknet hat. Mit dem Feuer darf man nicht spielen. Aber Sie müssen wissen, sie wird böse, wenn man diese Poesie ihres Lebens erzählt, wie sie es ausdrückt. Wage nicht, das Heiligtum meines Herzens mit deiner lasterhaften Zunge zu entweihen. Heiligtum! Eine Verirrung des Verstandes, Träumereien eines Backfisches. Das Leben ist einfach, nicht wahr? Genieß es und stirb im geeigneten Augenblick. Das ist die ganze Philosophie. Aber man muss zur richtigen Zeit sterben. Ich habe den Zeitpunkt überschritten. Das ist schlecht. Das wünsche ich Ihnen nicht. Aber Sie werden ja früh sterben. Ippolit Sergejewitsch schwindelte von dieser Erzählung und von dem Geruch, den der Oberst verbreitete. Vajinka aber beachtete ihn überhaupt nicht. Sie unterhielt sich die ganze Zeit halblaut mit seiner Schwester. Bitte zum Tee. Barbara, schiebe den Vater herein. Der Tee war nach englischer Art mit einer Menge kaltem Imbiss angerichtet. Und während der Oberst an den Tisch herangefahren wurde, streckte er seine zitternden, geschwollenen, schwarzbehaarten Hände nach den Flaschen aus und lachte, dass die Luft in dem Speisezimmer erzitterte. Ja. Das war im Sommer von Eskisakra und wir hatten gerade Biwak in einem Birkenwäldchen. Das ganze Mahl zog sich qualvoll lange hin. Der Oberst erzählte ununterbrochen Kriegsanekdoten. Ippolit war ganz taumelig und er atmete erst wieder auf, als er mit Vajinka in den Garten trat. Wie gefällt Ihnen, Papa? Oh, er flößt Hochachtung ein. Aha, das sagen alle. Wissen Sie, er war furchtbar tapfer, aber davon erzählt er nie. Er hat auch das Georgenkreuz bekommen, aber er hat es erst genommen, als auch ein Unteroffizier aus seinem Regiment es bekommen hat, der ihn 2x aus den Türken herausgehauen hat. Erst dann nahm er es, als der es auch bekam. Ich liebe den Krieg. Ich werde Schwester, wenn wir wieder Krieg haben. Oh, dann gehe ich unter die Soldaten. Sie? Sie scherzen. Sie würden einen schlechten Soldaten abgeben. Sie sind so schmächtig. Ich bin stark genug, glauben Sie mir. Nun, wo denn? Warjenka, Sie... Er glühte in dem Verlangen, sie zu umarmen. Sie? Sie zu umarmen und an sich zu drücken, bis ihr die Tränen kämen. Ach, wissen Sie... Er blickte sich um, zuckte die Achseln und schämte sich sofort seines Wunsches. Die Tante hat recht. Es kommt ein Gewitter und es wird regnen. Sehen Sie die große Wolke dort? Oh, dann müssen wir umkehren, damit wir vor dem Regen noch nach Hause kommen. Aber wir werden Sie doch jetzt nicht fortlassen. Sie müssen das Gewitter hier abwarten. Und wenn es die ganze Nacht regnet? Dann bleiben Sie eben über Nacht bei uns. Nein, nein, das ist unangenehm. Du lieber Gott, ist es denn so schwer, eine Nacht unbequem zuzubringen? Ich denke nicht an meine Bequemlichkeit. Na, um die anderen brauchen Sie sich nicht zu kümmern. Da denkt schon jeder an sich selber. Oh, wie ich die Zeit vor etwas hasse. Vor dem Gewitter, vor den Feiertagen. Das Gewitter selbst und die Feiertage sind schön. Aber darauf warten ist langweilig. Es müsste alles mit einem Mal kommen. Man müsste sich bei Schnee und Frost schlafen legen und im Frühling bei Sonnenschein und Blumen erwachen. Oder Sonnenschein und plötzlich Finsternis. Gewitter, strömender Regen. Überhaupt müsste alles rasch geschehen, damit man das Leben interessant finden könnte. Oh, da sind Sie nicht ganz im Recht. Was heißt das, nicht ganz im Recht? Habe ich Recht oder Unrecht? Bin ich schön oder hässlich? Ja, ja, ich weiß schon, ein braves, liebes Mädchen. Sie hat nicht ganz Recht. So spricht man aus Feigheit, weil man die Wahrheit fürchtet. Als ob das ganze Leben aus Gerechtigkeit bestünde. Als ob man nicht ohne sie auskäme. Wer braucht sie denn? Alle Menschen, Varvara Wassiljewna. Alle. Vom Bauern bis zu Ihnen. Ich nicht. Und wenn, dann finde ich sie allein. Warum beunruhigen Sie sich immer um alle Menschen? Ach, Sie sagen das ja nur, um mich zu ärgern. Ich wollte Sie nicht ärgern. Das Gewitter war da. Das Laub zitterte an den Bäumen, ein Blitz zuckte auf, zerriss die Finsternis der Wolken, der Sturm griff in das zitternde Laub der Bäume und wirbelte Staub und Unrat, Strohhalme, Papierfetzen, Blätter durcheinander, und dann prasselte der Regen und trommelte auf das Dach der Veranda, unter das sie geflüchtet waren. In enger Finsternis standen sie dicht beieinander, verwirrend und angenehm zugleich. Was wäre, wenn ich sie küsste? Wieder ein Blitz. Er erhellte den halben Himmel. In seinem Licht bemerkte Ippolit, wie Varjenka mit einem Ausruf des Entzückens die Arme emporgehoben hatte und den Kopf hinten übergebeugt, ihre Brust gleichsam den Blitzen darbot. Er umfasste ihre Taille von hinten und legte seinen Kopf fast auf ihre Schulter. Was ist? Was ist Ihnen? Gar nichts. Mit einer gewandten und starken Bewegung ihres Körpers befreite sie sich aus seinen Händen. Herr des Himmels, wie ängstlich Sie sind! Und dabei sind Sie ein Mann. Ich erschrak ihretwegen. Ich gehe ins Zimmer. Also kommen Sie. Auf Befehl des Kommandeurs über die Elemente sind Sie arretiert, bis auf Widerruf. Furchtbares Gewitter, das wird viel Schaden anrichten. Ach, ich verabscheue diese Torheiten der Natur. Gewitter, Schneestürme, wozu dieser Aufwand, dieser Nutzlose von so viel Energie? Wie lange glaubst du, wird das anhalten? Die ganze Nacht, so etwas dauert die ganze Nacht. So leicht kommen Sie von hier nicht fort. Ja, verzeihen Sie. Es sind doch genug Zimmer hier. Ach, ja, ja, dann würde ich bitten, verzeihen. Aber das Gewitter, ich bin etwa... Ich möchte gern wissen, wo, damit ich mich zurückziehen will. Für einen Augenblick. Riech, Spiritus, sofort. Ich zeige Ihnen gleich. Ich führe Sie. Dort ist es still. Ach, ist dir schwindelig? Ach, Unsinn, das geht vorüber. Ein Kamerad von mir, der Major Gortalo, der von den Türken erstochen wurde, der ging bei Sistoro ganz allein auf die Kerle los, mit der Holzkeule, als sein Säbel zerbrochen war. Aber bei Gewitter nervös wie ein Weibsbild. Da wurde er genauso blass wie Sie jetzt. Er hörte die Stimmen wie aus weiter Ferne, atmete gierig den scharfen Geruch, den ihm die Lutschitskaja unter die Nase hielt. Ich weiß nicht mehr, wo es war, aber da nimmt der Leutnant Vyachirev eine Flasche Cognac heraus und hält den Hals an die Lippen. Ippolit presste die Zähne zusammen. Da fährt ein Schuss in seine Flasche und die zerbricht in 1000 Stücke. Ist Ihnen besser jetzt? Ja, danke. Der Leutnant hat den Flaschenhals in der Hand und schreit, hol's der Teufel, die kämpfen ja mit den Flaschen. Verschwommen sieht er sie alle und erkennt nur, dass Varjenka ungläubig und erstaunt lächelt, während seine Schwester ihr ununterbrochen zuflüstert. Hoho! Sie irren sich, Leutnant, rufe ich ihm zu. Die Türken schießen nach den Flaschen. Sie sind es, der mit den Flaschen Krieg führt. Das ist ein guter Witz, was? Endlich gelang es ihm, sich von diesen Menschen zu befreien. In dem Zimmerchen, das ihm angewiesen worden war, beim Rauschen des Regens, versuchte er, seine Gedanken zu ordnen. Was ist bloß mit mir? Dieses Mädchen hat mich in ein Tier verwandelt. Oder liebe ich sie wirklich so sehr, dass ich nichts anderes mehr denke? Ja, ich will mich ihr erklären. Aber sie heiraten. Dieses liebreizende Ungeheuer. Heiraten. Das ist doch unmöglich. Unmöglich. Ich wollte nur nach Ihnen schauen. Kommen Sie nicht zu Tisch? Ich fürchte, es ist Ihnen hier nur langweilig. Nein, es ist doch nichts Besonderes. Und wenn Sie nur wollten, mit Ihnen würde es selbst in der Wüste nicht langweilig sein. Was muss ich dazu tun? Sie brauchen nichts zu tun. Eben. Sie sind ja auch nur hierher gekommen, um sich auszuruhen vor Ihrer schweren Arbeit, vor Ihrem Semester. Ihre Schwester hat mir ja gesagt, bevor Sie kamen, wir beide sollten Ihnen helfen, sich zu erholen und sich zu zerstreuen. Aber ich? Was kann ich tun? Ja, wirklich. Wenn ich wüsste, dass dadurch die Langeweile verschwindet, so würde ich Sie küssen. Ihm wurde dunkel vor den Augen. Alles Blut strömte stürmisch zum Herzen. Er konnte sich nicht bewegen. Versuchen Sie es. Küssen Sie mich. Aha, so einer sind Sie. Er wollte ihr nachgehen. Er konnte sich nicht rühren. Seine Brust krampfte sich zusammen. Verflucht. Diese Gefühle. Diese wahnsinnigen Gefühle. Verflucht. Eine Stunde fast hing er bewegungslos in seinem Stuhl. Dann beschloss er, sich schlafen zu legen. Und morgen früh fahre ich ab und bin frei. Frei von allem, was ihn gedemütigt und gebrochen hatte. In irgendeinem Winkel tropfte der Regen durch das lecke Dach. Und wenn ich sie geküsst hätte? Wenn ich ihren Busen... Er brach ab. Dann würde er unzweifelhaft eine sehr schöne, aber unbequeme Geliebte am Hals haben. Eine einfältige, dumme... Eine wilde Katze. Die sicher außerordentlich sinnlich war. Und plötzlich sprang er auf, eine Vermutung, ein Vorgefühl. Er lief zur Tür. Es könnte doch sein. Aha, so einer sind Sie. Es könnte doch sein. Wenn sie nun plötzlich käme. So einer. Vielleicht lag ein Versprechen darin, das er nur nicht verstanden hatte. Und wenn sie jetzt plötzlich hier, ganz in Weiß, zitternd vor Scham und zitternd vor Verlangen. Er sprang noch ein paar Mal vom Bett auf, lauschte in die Stille des Hauses, in das Rauschen des Regens hinter dem Fenster. Sein glühender Körper kühlte nicht ab, aber nichts, immer nichts. Das ersehnte Geräusch vorsichtiger Schritte in der Stille, nichts. Aber immer wieder dachte er... Wie wird sie sein, wenn sie hereinkommt? Entschlossen und mit stolzem Gesicht. Das Geschenk einer Königin wird es sein. Aber vielleicht kommt sie mit gesenktem Kopf. Verlegen. Verschämt. Mit Tränen in den Augen. Oder lachend. Plötzlich ist sie da. Leise lachend über seine Qualen. Die sie kennt und längst verstanden hat. Ohne es zu zeigen. Um mich zu quälen. Und sich darüber lustig zu machen. Varjenka. Varvara. Varja. Schließlich war er eingeschlafen. Und hatte gar nicht gemerkt, dass der Regen draußen nachgelassen hatte und dass die Sterne aufgegangen waren im hellen Himmel. In seinen Träumen fantasierte er weiter von Leidenschaft, gequält bis zum frühen Morgen. Und da, endlich, erst als die Sonne aufgegangen war, da weckten ihn Schritte. Er richtete sich auf im Bett, zitternd mit geröteten Augen. Und er wusste, wenn sie jetzt hereinkäme, würde nicht imstande sein, ein einziges Wort des Dankes auszusprechen. Da öffnete sich leise die Tür. Habe ich Sie etwa aufgeweckt? Ich wollte nur Ihre Stiefel und Ihre Beinkleider holen. Ippolit Sergejewitsch fiel in die Kissen zurück. Kraftlos. Schloss die Augen. Und blieb regungslos liegen. Die dicke Fjokla war durchs Zimmer geschlurft, hatte mühsam und schwerfällig seine Sachen zusammengesucht, hatte sich wieder hinausgeschleppt und ließ einen Küchengeruch zurück. Warum war er jetzt so früh aufgestanden, kaum dass die Dicke seine Sachen zurückgebracht hatte? Baden zu gehen im Fluss. Die Vorstellung belebte ihn. Es war hell und kühl. Die Sonnenstrahlen hatten die Farbe der Morgenröte noch nicht verloren. Alles war feucht, aber rein, frisch und neu, als wäre es in dieser Nacht geboren. Dort war der Fluss, ein wenig trübe vom Regen sein Wasser. Aber es spiegelte das Grün des Ufers. Gern hätte er sich auf die Erde gelegt, dicht am Fluss, unter dem grünen Laubdach, wenn es nicht so feucht gewesen wäre. Er ging am Ufer entlang, an den sandigen Vorsprüngen, im Grün der Buchten. Und plötzlich blieb er wie geblendet stehen. Bis zur Hüfte im Wasser, Wajenka. Den Kopf herabgebeugt, mit den Händen das nasse Haar ausfringend. Zwischen den rosigen Fingern des Mädchens strömte das Wasser mit zärtlichem, einschmeichelndem Klang in den Fluss zurück. Er fühlte nur den Wunsch, sie anzusehen, wie etwas Heiliges, rein und harmonisch und strahlend, die Schönheit dieses jungen Mädchens. Das Wasser liebkoste ihren Körper. Alles Sonnenlicht lag auf ihr. Aber nur Sekunden. Fort! Fort! Gehen Sie fort! Aber ihre Worte kamen wie aus weiter Ferne zu ihm. Der Sinn blieb ihm unklar. Gehen Sie fort! Ich kann nicht, wollte er antworten. Aber er brachte die Worte nicht heraus. Jede Fiber seines Wesens strebte zu ihr hin. Er fiel auf die Knie, die beinahe das Wasser berührten. Pack dich! Weg von hier! Was gingen ihn diese Rufe an? Er wartete kniend, blickte mit brennenden Augen auf ihr Gesicht. So würde er gewartet haben, auch wenn ein Beil über ihm schwebte, seinen Schädel zu zerschmettern. Oh, du gemeiner Hund! Ich werde dich... Sie stürzte plötzlich aus dem Wasser auf ihn zu. Ihm war, sie wuchs vor seinen Augen, strahlend vor Schönheit. Nackt bis an die Zehen stand sie vor ihm, schön und zornig. Jetzt neigte sie sich über ihn herab, er hob die Arme empor, aber er umarmte die Luft. Im gleichen Augenblick fühlte er einen Schlag mit etwas Nassem und Schwerem auf seinem Gesicht. Er taumelte, fiel, fühlte feuchten Sand und Schmutz unter den Fingern. Während auf seinen Kopf, seinen Schultern, seinen Wangen die Schläge niedergingen, immer neue Schläge. Er fühlte nicht den Schmerz. Wenn er seinen Kopf mit den Händen schützte, so tat er das mechanisch. Immer wieder die Schläge und er hörte ein wildes Schluchzen. Schließlich traf ihn ein Stoß gegen die Brust. Er lag rücklings am Boden. Man schlug ihn nicht weiter. Zweige raschelten. Dann verstummte alles. Lang, unglaublich lang, schien das Schweigen, das nun eintrat. Mit dem Gesicht nach oben lag der Mann regungslos. Und mit dem letzten Wunsch, sich vor Scham zu verbergen, presste er sich in die Erde. Seine Augen, leer und offen, sahen den tiefblauen Himmel, sahen, dass er immer weiter von ihm zurückwich. So lag er, bis ihm kalt wurde. Als er die Augen wieder öffnete, sah er Valjenka über sich geneigt. Zwischen ihren Fingern lief Wasser auf sein Gesicht. Ist es wieder gut? Wasser auf sein Gesicht. Ach, Sie. Schämen Sie sich nicht. Zwischen ihren Fingern hindurch. Schämen Sie sich nicht. Lief das Wasser. Ich hätte sie doch totschlagen können. Das Wasser auf sein Gesicht. wenn mir irgendetwas anderes in die Hände geraten wäre? Sie. Sie. Wie sollen Sie in diesem Zustand nach Hause kommen? So schmutzig, so nass. Und sie sprach noch lange. Und so abgerissen. Aber ihre Worte? Am besten sagen sie, dass sie vom Ufer gerutscht und ins Wasser gestürzt sind. Ihre Worte verringerten nichts von dem, was er fühlte. Totschlagen hätte ich sie können. Und sie fügten nichts hinzu. Ich gehe jetzt. Sie gehe jetzt. Sie gehe jetzt fort. Das begriff er. Sie werden. Ich soll sie nicht mehr wiedersehen. Und als er diese Frage stellte, erinnerte er sich und fühlte, dass er nun sagen müsste, verzeihen Sie mir. Aber er fand keine Zeit mehr, das auszusprechen, denn sie machte eine abwehrende Bewegung mit der Hand und verschwand schnell hinter den Bäumen. Er saß, an einen Baumstamm gelehnt oder an irgendetwas anderes. Varjenka. Starrte vor sich hin. Varjenka. Olyesova. Und sah zu seinen Füßen das trübe Wasser fließen. Das trübe Wasser. Es floss. Langsam. Langsam. Wir brachten Varjenka Olyesova, ein Spiel für Stimmen von Gerd Westphal, nach einer Erzählung von Maxim Gorki. Die Darsteller und ihre Rollen. Erzähler Gerd Westphal. Ippolit Sergejewitsch, Christoph Banzer. Elisaveta Sergejewna, Gisela Zoch. Varjenka Olyesova, Elisabeth Augustin. Benkowski, Michael Schwarzmeier. Der Oberst, Otto Stern. Dienstleute, Angelika Hartung und Stefan Miller. Fjokla Helma Karlova. Margarita Luczynskaja,